Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai und ich bin mit meinem Equipment ein bisschen auf Reisen und bin heute im Chaos Computer Club Mannheim. Und damit es mir nicht ganz so langweilig ist, habe ich einen Gast mit dabei, den Jochen, bekannt auch als Blumenkraft. Grüß dich, Jochen. Ja, hallo, grüß dich. Na, wie geht's dir? Ja, fein. Fein, super. Ja, wie gesagt, das hat ja ganz gut und ganz spontan mit uns geklappt. Irgendwas habe ich gerade geknackst hier. Ich glaube hier. Das warst eindeutig du. Ja, ich mach mal. Warte mal, ich glaube, das Kabel ist nicht richtig fest. Ach doch. Ah ja. Ah, okay. Das ist das Kabel hier. Weißt du, wie wir das machen? Ich lege das einfach hier hin. Und berührst es nicht mehr. Und berühre es einfach nicht mehr. So, guck mal. Ah, ein Traum, oder? Ja, da sind wir schon beim Thema. Erklär mal, was hast du denn hier alles am Start? Ja, ich habe ja so ein bisschen mobiles Audio-Recording-Zeug dabei. Eigentlich ein ganz simples. Ich habe, du weißt ja, ich habe mit Maha zusammen das Phonodrom in Berlin, so ein Podcast-Studio. Und ich habe so ein kleines Zoom R8, das ist so ein Zweikanal-Mischpult, was direkt auf SD-Karte aufnimmt. Daran hängen von Maha geliehen zum Glück die zwei Beyer Dynamics DT297, was glaube ich so der Podcast-Standard ist. Und habe, dass wir noch ein bisschen hier uns hören, noch einen kleinen Mikrofonverstärker, einen Kopfhörerverstärker von Behringer, irgendwie HA400, das ist so ein kleines 30-Euro-Teil. Das ist schön kompakt. Das Zoom R8 verkaufe ich aber jetzt. Und hol mir das Zoom H6, das ist so mittlerweile auch so ein, wie soll ich sagen, Standard-Podcast-Device geworden. Der hat ein Mikro eingebaut, ne, oder? Der hat, genau, du kannst, der hat irgendwie 4 XLR-Eingänge und der hat, weiß nicht, ob bei Default ein Mikro eingebaut oder du hast so einen Aufsatz dafür. Und dann kannst du dir quasi nochmal 2 Mikrofone dran machen. Und das Schöne ist, das Gerät dient auch gleichzeitig, wenn du es per USB anschließt, als Multitrack-Recorder in deiner beliebigen Audio-Software, was dieses Gerät jetzt nicht kann. Genau, und darauf spare ich jetzt sozusagen gerade und will dann die nächsten Tage mal zuschlagen, dass ich dann nochmal ein kompakteres Recording-Setup dabei habe. Das Ganze ist in so einem Flightcase drin und da kann man eigentlich relativ gut. Ja, das ist ja nicht so viel. Überall. Das meiste sind die Kabel. Genau, das meiste sind die Kabel, genau. Ja, dann kommen wir mal zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Wie siehst du aus und wie schmeckst du? Ja, also ich bin Jochen. Ich komme von der anderen Seite vom Rhein. Das ist jetzt schon böse, oder? Also ich bin kein Badener, sondern Pfälzer. Bist du Urpfälzer oder bist du zugepfälzert? Ich bin Urpfälzer. Okay. Ja, ja, geboren und gehegt in der Pfalz. Ja, ich sehe aus, groß, schlank. Kann man nicht bestätigen, ja. Blond, ja, und schmecken, das kann ich nicht beurteilen. Okay, nicht, hast du also mal an dir geleckt? Nee, ich leck mich nicht selbst. Okay. Nur meine hübschen Gadgets. Gadgets, ja. Ja, was machst du jetzt, wenn du mit mir hier dusselig im Clubraum rumsitzt? Ja, ich habe deine Einladung jetzt hier dankend entgegengenommen. Deswegen sitze ich jetzt hier im Clubraum. Das erste Mal in meinem Leben. Also ich war hier noch nicht im CCC. Ich war schon im Raumzeitlabor. Ja. Aber hier noch nicht. Deswegen ist es schön, mal hier zu sein. Ja, ansonsten ganz normal. Ja, ganz normal, also normal im Berufsleben und ja. Bist halt irgendwie da. Okay, du bist so ein Hardcore-Podcast-Hörer. Ja, das bin ich definitiv. Was hörst du denn also? Also, das ist jetzt, ich kann ja mal meine Podcatcher-App aufmachen. Okay. Nicht so leicht zu beantworten, weil das sehr viele Podcasts sind. Also, warum hörst du Podcasts? Bist du viel am Reisen oder? Ja. Wie kommt das, dass du? Ich habe viel Zeit für Podcasts. Okay. Und höre das einfach gerne, um mich auch weiterzubilden. Okay. Also angefangen hat es klar mit den ersten Deutschlandradio-Folgen. Also ich habe schon immer gern Sprachradio gehört. Okay. Früher immer Deutschlandradio. Und dann kamen ja dann die ersten Podcasts auch vom Deutschlandradio raus. Die habe ich dann abonniert in iTunes. Mhm. Und iTunes hat mir dann noch gezeigt, ja, da gibt es ja noch andere Podcasts. So NSFW und so. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich angefixt. So die ersten Podcasts mit dem Holger Klein und dem Fritlaff. Okay. Ja, und dann ist der Podcatcher immer dicker und dicker und voller geworden. Bist du jetzt themenbezogen, wo du Podcasts hörst, oder ist es leutebezogen, oder wie kommst du auf diese große Auswahl an Podcasts? Und sind es Podcasts, die du alle auch hörst, oder hast du nur manche abonniert, um mal zu gucken, was es da so gibt? Nö, also die ich abonniert habe, die höre ich auch regelmäßig. Okay. Nicht immer jede Folge, klar, da bleibt gar nicht die Zeit. Gut, wenn man es auf 2x hört, dann kann man natürlich einiges hören so im Laufe des Tages. Vorlieben sind eher themenbezogen als personenbezogen. Also ich habe so ein Faible für, klar, wie wir alle, wir sind Geeks, für Computerkram und so. Da habe ich die Einschlägen-Podcasts abonniert. Was hast du da? So ein paar Beispiele? Zum Beispiel die Tech-Podcast, Accidental Tech-Podcast. Okay. Die Gruber natürlich, also so die Standards, Bits und so, was man halt so kennt. Aber auch gern sitzt zum Beispiel Dan Carlin, das ist so ein Historiker aus den USA. Mhm. Der macht Common Sense und Hardcore History. Okay. Ist so ein Linker in den USA. Okay. Ja, was schon mal selten genug ist. Wollte gerade sagen, schon für die Ausnahme. Und macht großartige Podcasts zum Beispiel, oder also viel auch aus den USA jetzt in letzter Zeit, dadurch, dass ich viel auf app.net bin und die ganzen deutschen User da gegangen sind, mehr oder weniger, besteht meine Timeline sehr im Großen und Ganzen aus Amerikanern. Mhm. Und da kriegt man dann auch einiges mit. Viele von denen podcasten auch selbst. Okay. Dann höre ich deren Podcasts meist auch. Okay. Ja. Also fächert sich aus vielen Bereichen. Ja. Du bist aber erst ein Konsument. Ja. Das heißt auch heute das erste Mal podcasten? Nee, es ist mein zweiter offizieller Podcast. Okay. Nee, mein dritter, Entschuldigung. Oh mein Gott. Dritter. Einmal habe ich beim Planet Kai, der macht ja so einen Katzenpost-Podcast. Okay. Da war ich mal zu Gast und dann ein Japaner, der ein Podcast macht über app.net-Mitglieder. Ah, okay. Und da war ich auch mal eingeladen. Okay. Du bist ja noch so ein Verfechter von app.net, oder? Ah ja, klar. warst du Twitterer? Bist du app.netter? Wie kommt das eigentlich? Oder? Ja, ich war Twitterer und in diesem Zeitraum, wo alle zu app.net gerannt sind, habe ich das dann auch gemacht. Nur ich bin einer der wenigen, der auch dort geblieben ist. Okay. Viele sind ja wieder gegangen, weil es halt nie Mainstream geworden. Ne? Ja. Also es ist eine kleine, schöne, gemütliche Nische im Internet, wo ich mich sehr wohl fühle. Die Community ist großartig. Also da ist ein Zusammenhalt, den man in den ersten Anfangstagen von Twitter mal gehabt hat oder in den ersten Anfangstagen von Instagram. So eingeschworene Gemeinschaft, das besteht nach wie vor. Also es gibt aktive Entwickler, die immer wieder neue Apps bauen und neue Anwendungen auf der API bauen. Es gibt unheimlich viele Services, die gepflegt und gehegt werden. Es gibt regelmäßig Community Hack Days und so weiter, wo die Leute dann angeleitet werden, wie sie neue Apps bauen können und so weiter. Also es ist alles andere von tot, was immer boykottiert wird, app.net ist tot. Nein, ist es nicht. Es lebt, es wächst auch, also auf einem sehr geringen Level. Mhm. Kommen immer wieder Leute neu dazu. Und also ich bin da sehr zufrieden, wie gesagt. Was ist dann app.net für dich? Ist es ein Twitter für Elitäre? Ist es ein Twitter für Nischenleute? Oder was ist so die Community, was du bei app.net findest? Was ist das für dich? Also elitär würde ich jetzt in dem Zusammenhang nicht sehen, auf gar keinen Fall. Klar, es ist halt ein bestimmter Schlag Menschen da. Okay. Ja? Also das sind so die Hardcore, ich will keine Werbung sehen. Ich will über meine Daten herrschen. Ja. Ja? Das Versprechen gibt app.net und das ist auch gut so. Und es ist auch gut, dass es so eine Alternative gibt. Ich kann die Menschen verstehen, die bei Twitter sind, weil die Reichweite dort einfach fantastisch ist. Ja, also wenn man zum Beispiel Podcaster ist und man würde nur auf app.net promoten, würde nie jemand mitkriegen, dass man podcastet. Okay. Sehe ich ein. Aber wie gesagt, ich habe keine Botschaft zu verbreiten. Ich freue mich, dass es da nette Leute gibt, mit denen ich mich unterhalten kann, die einigermaßen auch auf meiner Wellenlänge sind. Okay. Und das ist das, was es für mich ausmacht. Das heißt, du unterstützt auch aktiv die App.net-Community. Du sagtest vorhin schon, einen Zusammenhang oder einen Zusammenhalt, den es früher bei Twitter mal gab. Ich könnte jetzt auch ganz gehässig sagen, naja, wenn man schon kurz vor der Klippe ist, dann steigt man natürlich alle gleichzeitig aus und probiert den Karren wieder zurückzuschieben. Das ist aber komisch, dass wenn du das von der Inside-View betrachtest, kommt dir das nicht so vor, als ob du vor der Klippe stehst. Also ganz und gar nicht. Ja, also wie gesagt, es gibt viele Aktive und viele aktive Entwickler auch, die dann immer wieder was Neues bauen. Und insofern, diese Panik, die kommt, wird wirklich nur von außen gesehen. Also, ist tot und bla. Höre ich so oft in Podcasts, kann ich von der Innenansicht nicht bestätigen. Ist nicht so. Nutzt du nur den Microblocking-Dienst, dann nutzt du das App.net Universe, ja. Also was nutzt du dann noch so an Features? Zum Beispiel Broadcast ist ganz toll. Ja. Wenn ich einen neuen Blog-Eintrag habe, dann schickt dieses Broadcast auf als Push-Notification die neuen Blogartikel. Okay. Da habe ich mehr Subscriber als Follower bei Twitter. Okay. Ja, es ist fast nicht zu glauben, aber es ist so. Oder die Chatdienste Petter, was auf app.net aufbaut. Ja. Gibt es etliche Chaträume, wo ich mit drin bin. Vieles ist app.net related, also zum Beispiel app.net Future, das ist diese Gruppe, wo ich mit dabei bin, die halt zum einen den Code, der ja mittlerweile Source Code ist, also Open Source. Open Source Source Code ist. Die haben das übertragen auf alternative Server. Das heißt, wenn app.net wirklich mal sterben würde oder die Server abschalten würde, könnten wir einfach umziehen auf andere Server. Der Dienst würde weiterlaufen wie gehabt. Okay. Also und es sind wirklich engagierte Leute dahinter, die da auch dafür sorgen, dass das dann weitergehen würde, für den Fall der Fälle. Der Dalton hat ja einen Blogartikel geschrieben vor, das jetzt sich jetzt ein Jahr, dass sie die Entwicklung einstellen, dass sie aber die Server weiterlaufen lassen. Also die Entwicklung von App.net Universe oder nur von bestimmten Diensten? Richtig, also an der API wird nichts mehr verbessert. Die API ist großartig, wie sie ist, muss auch nicht verbessert werden, meiner Meinung nach. Da kann man alles drauf aufbauen. Es gibt jetzt zum Beispiel wieder ein neues Projekt, so client-übergreifendes Muting von zum Beispiel Hashtags oder Usern oder so. Das könntest du mit der API von Twitter nicht bauen. Ja, also obwohl Twitter noch supported wird, was ja erstaunlich ist bei 300 Millionen Nettoverlust im Quartal. Bei Twitter, ja. Ja. Ja. Aber es wird ja noch weiterentwickelt, aber wir haben trotzdem bei App.net wesentlich mehr Feature und Möglichkeiten, die es da gibt, mit der API umzugehen und zu interagieren. Was sind da so deine bevorzugten Clients? Also ich sehe jetzt, du hast jetzt einige. Also bist du ein iOS-only-User? Hast du auch einen Mac? Oder? Ich habe einen Mac, ja. Also du bist Mac komplett Apple gebrandet. Ja gut, ich habe auch ein Lenovo Netbook mit Xubuntu drauf. Okay. Für die Bitcoin Full Node. Aber so für den Customer-Bedarf, da habe ich dann iOS. Ja, was ist so für dich das App.net oder die App.net-App, die du sagen würdest, die ist momentan die geilste und nutzt du so am häufigsten? Also was noch aktiv entwickelt wird, ist zum Beispiel Chimp. Mhm. Chimp ist quasi feature complete, also das kann echt alles. Also da kann man sogar einen Podcast-Feed mitmachen, Gerät aufmachen, Taste drücken, lossprechen und dann macht er gleich RSS-Feed raus und macht es auf die Seite und so weiter. Unterstützt Songposts und was es alles gibt. Also es gibt ja 1000 API-Nutzungen. die Chimp alle unterstützt. Ja, das ist so mein Lieblingsclient. Da mache ich auch Beta-Testing. Okay. Wer entwickelt den? Der Ed Ludolfus ist das, ein Holländer. An Holländer. An Holländer von Netland. Genau. Und unterstützt du auch die Entwickler in irgendeiner Form, jetzt also bis auf Beta-Tester, was natürlich schon sehr schön ist? Also wir haben jetzt vor, eine Webseite zu bauen. Also früher, muss man dazu sagen, gab es das ein Programm, wo die aktiven Entwickler für App.net, die haben dann im Monat so einen Geldbetrag bekommen. Genau. Das wurde ja auch eingestellt und das versuchen wir jetzt neu aufleben zu lassen mit Flutter und Bitcoin. Okay. Dass die User eine zentrale Anlaufstelle haben, wo sie hingehen können, dort flattern können oder halt Bitcoins Donation machen können, so als Ersatz. Also das ist jetzt das nächste Projekt, was ansteht. Und machst du das? Machst du das mit Leuten mit? Das mache ich mit Leuten zusammen. Okay, ja. Erzähl mal von dem Projekt. Also ich selbst kann nicht coden. Also im Moment ist es einfach nur eine GitHub-Seite, wo der Code dann später reinkommen soll. Und wir sind im Moment noch im Findungsstatus, wie wir das machen, auf welcher Plattform wir das aufbauen. Also noch der Technologiekrieg, ja, sozusagen. Genau. Ist aber am Horizont, das wird bald kommen. Ja. Okay. Ja. Also können wir auch noch in den Shownotes dann später verlinken, nochmal das zum Projekt natürlich. Das, da gibt es auch einen Petter-Raum, wenn sich jemand einbringen will, können wir den Petter-Raum noch mit Shownoten. Ja, das sollte man auf jeden Fall jeder tun. Melden, der da mitmachen will. Also Coder werden gebraucht. Wie groß ist so die Basis an Usern, die da was machen wollen? Bist du jetzt da Einzelkämpfer oder wie viele Leute haben sich da jetzt? Ja, also jetzt bei OpDip, also dieses User Incentive Programm, okay. User Powered Incentive Programm, sind wir jetzt 5, die gesagt haben, sie machen mit. Okay. Aber ansonsten sind 13 aktive Developer im Moment, die Programme schreiben. Okay. Und so circa 2000 User, die da täglich online sind. Okay. Und in die Timeline schreiben. Das ist natürlich schon cool. Und natürlich hat App.net auch wie jedes andere Netzwerk ein Spam-Problem. Ja. Also es melden sich unheimlich viele Spam-Accounts da an. Mhm. Da gibt es auch ein Programm, wo kuratiert wird, welche Accounts sind echt human und die anderen, die werden halt wieder entsorgt. Turing-Test gemacht. Oder was? Ja, genau. Sowas hat man zum Beispiel auch bei Twitter nicht. Da muss man nehmen, was man kriegt. Ja. Und bei App.net kann man sich halt einbringen und sagen, hey, ich melde mich auf dieser Webseite ein und kill die Spam-Accounts. Ja. Es ist halt Community-driven, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist wirklich alles, was an Neuerungen gibt, kommt aus der Community und ist auch nachhaltig und funktioniert. Gibt es dann nach wie vor diese, also monthly or yearly fee, was du... Ja, klar, kannst du noch einwerfen. Kannst du noch einwerfen. Um die Serverkosten halt zu decken. Und der eine Mitentwickler, der Brian Burke, das war ja der Dalton Caldwell und der Brian Burke, die das ins Leben gerufen haben. Ja. Und der Burke, der ist auch noch aktiv. Und wenn mal was ist mit dem Server oder letztens war mal ein Switch kaputt, dann ist das auch innerhalb von einer Stunde, kümmert er sich drum und guckt, dass das wieder läuft. Also es, wie gesagt, es ist weit weg davon, dass sich da keiner kümmert oder dass es tot wäre. Es ist einfach, wie gesagt, es ist niemals Mainstream geworden, aber das ist ehrlich gesagt auch genau das, wo ich mich wohlfühle. Ja. Okay, das ist so ein bisschen die Under the Surface, so ein bisschen. Ja, so eine Insel der Glückseligkeit im Internet. Okay. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit hergeholt ist, aber wahrscheinlich fliegt man auch bei der NSA unterm Radar. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwelche APIs anzapfen, weil das einfach, wie gesagt, nur ein paar tausend User sind, die da aktiv sind. Naja, also wenn man sich anguckt, was diese Abhörprogramme da alles so unterstützen an Protokollen und an Diensten, ist das, glaube ich, gar nicht so abwegig, dass es da auch was für App.net gibt. Also im Zweifelsfall... Abwegig natürlich auf keinen Fall, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich. Im Zweifelsfall haben die einfach einen User, der hat einen Follower, und dann grabben sie halt Informationen daraus. Ja, da denke ich, dass es, ich glaube nicht, dass du jetzt, wenn du app.net-User bist, du von der NSA nicht überwacht wärst. Also ich glaube, das wäre jetzt für mich eine vage Behauptung. Will ich auch nicht sagen, aber ist möglich. Ist möglich, genau. Ja, ich habe mal geguckt, du bist ja Blumenkraft auf den Social Media Seiten als dein Accountname. Wie kommst du zu diesem Nickname Blumenkraft? Also wenn man danach googelt, ist ja ganz witzig, da kriegst du natürlich erstmal alles, was so rum um den Garten ist. Floriste, ja, genau. Genau. Ja gut, das war eigentlich Ich mag den Hippie-Mindset und so und wollte eigentlich Flower Power haben bei Instagram damals. Ja. Und das war aber schon belegt. Also habe ich mir Blumenkraft rausgesucht. Und seitdem habe ich dann auch, ich hieß Twitter, bei Twitter früher anders. Dann habe ich Twitter auch auf Blumenkraft geändert. Ja. Und bei Twitter auch auf Blumenkraft. Ja, keine besondere Bewandtnis damit. Also einfach nur, ich mag auch die Botanik. Also ich hab auch den grünen Daumen. Okay. Ja, meine Wohnung ist voller Riesenblumen und so. Also da habe ich schon eine Affinität, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Okay. Ja, ich war so ein bisschen überrascht, so, weil klar, Flower Power Blumenkraft, das hat die 1:1 Übersetzung. Oh, dachte mir so, vielleicht kommt ja der Twitter-Name von, keine Ahnung, wollte man immer Gärtner werden und hat es nie geschafft oder sowas. Ja, und was ja auch hübsch ist, ist, wenn man das B weglässt, ist es Blumenkraft, also was dann auch ein bisschen photo-related ist. Richtig, ich fotografiere ja ganz gern. Hat sich angeboten. Okay. Ja. Würdest du dich, wenn du schon sagst, so die Hippie-Netzszene, würdest du dich als Internet- oder Netzaktivist bezeichnen? Nein. Also den Schuh ziehe ich mir zwar gerne an, aber das wäre anmaßend. Also ich, klar, diskutiere auch gern mit Leuten über politische Themen und versuche sie dann in die meiner Meinung nach richtige Schiene zu lotsen. Aber ich bin kein Influencer. Also ich habe da zu wenig. Also ich schreibe zum Beispiel kein Blog über politische Themen. Ja, was bloggst du dann? Was sind dann die Themen? Blumenkraft.eu ist ein Fotoblog. Okay. Da schiebe ich meine, also ich habe so eine Affinität für Hipstermatic, das ist so eine iPhone-App. Das ist so ein Hipstermatic-only-Fotoblog. Okay. Das ist so das, was ich blogge. Und versuche schon Meinung zu machen, aber als Netzaktivist würde ich mich nicht, da gehört noch einiges anderes dazu. Und wenn du schon sagst, unterstützt jetzt so die Underdog-Projekte wie app.net und machst jetzt damit sozusagen eine User-Funding-Plattform, finde ich schon, dass du da das Netz aktiv unterstützt mit solchen Ideen. Also es muss ja nicht unbedingt Netzaktivist sein, wo man sagt, man ist jetzt irgendwie Lobbyist oder macht das im politischen Bereich, aber du machst ja jetzt ja im Prinzip da auch eine... Auf niedrigen Niveau. Ja, genau. Ja, stimmt, okay. Das gebe ich dir recht. Ja, siehst du, musst mir nicht reinhören. Dankeschön. Ja, was haben wir denn hier noch so? Wir haben uns ja so ein bisschen vorbereitet, glaube ich, so ein bisschen. Wir haben mehr oder weniger. Du hast es vorbereitet. Ja, hast du auch gut gemacht. Ich hatte mir ein paar Ideen mal. Ich muss ja ein paar Sachen hier mal so mal in den Kopf mal reinschreiben, sonst vergesse ich es ja zu sagen. Da du ja so ein Extrem-Podcast-Hörer bist, habe ich auch gelesen, du bist auch Shownoter. Ja, richtig. Wie kommt man dazu, Shownoter zu werden? Oder was motiviert dich dazu? Oder noch gefragt, also es sind eigentlich drei Fragen. Und bei welchen Podcasts bist du denn Shownoter? Also ich mache Shownotes für zum Beispiel Omega Tau. Okay. Oder was auch immer ich gerade Zeit habe. Also ich habe die Xenim-App. Ja. Wenn ich dann Push kriege, Live-Podcast. Und da ist was dabei, wo ich Interesse habe, dann logge ich mich ein und mache da Shownotes mit. Die Motivation dahinter ist ganz klar, wenn ich einen Podcast höre, dann will ich da Shownotes haben. Und je besser die Shownotes sind, desto besser ist die Experience für mich. Und wenn sich da schon Leute hinsetzen und machen Content für mich, dann ist das Wenigste von mir, da ein bisschen was zurückzugeben in Form von Shownotes. Kostet mich nichts, brauche nur ein bisschen Zeit investieren und kann da helfen. Das ist schon motivierend. Das glaube ich, ja. Weil ich denke, wir hatten ja vorletztes Wochenende, ja genau, war ich auf den Podlove Podcasting Workshop in Berlin und da haben wir so ein bisschen über die Zukunft des Podcasts auch gesprochen. Und es ist definitiv ein Mehrwert. Also ich finde es auch persönlich sehr gut mit Shownotes. Ich habe halt so ein Problem, ich kann nicht zuhören und tippen gleichzeitig. Also ich kann das eine oder das andere tun, aber so, ich bin da nicht multitaskingfähig. Ja, es hat schon ein bisschen was von simultan übersetzen. Ja. Also so nach einer Stunde Shownoten, da bist du auch ziemlich am Arsch. Das glaube ich. Also wenn du das, also ich habe es früher oft allein gemacht, jetzt zum Beispiel als WMR noch nicht so bekannt war. Ja. Da habe ich oft auch mal allein Shownotes gemacht für einen Podcast, wo die wirklich alle 2 Minuten über ein anderes Thema reden, ja. Ja. Puh. Da bist du echt am Strampeln. Aber ja, kriegt man hin. Also, ja. Das Schöne ist ja, bei den Shownotern ist ja, wenn du auch mehrere hast, dann kann man sich ja auch ganz gut ergänzen genau. Und abwechseln. Da ist das, glaube ich, echt okay. Ja. Das ist natürlich mal schade, weil zu den bekannten Podcasts, da gibt es immer tendenziell sehr, sehr viele Shownoter. Das ist natürlich auch cool. Und dann ebbt es halt leider bei diesen kleineren Podcasts halt immer ganz schön ab, ja. Und es ist halt ein bisschen schade, dass da natürlich nur viel Fokussierung und Interesse natürlich an den großen Podcasts ist und nicht so stark an den kleinen. Ja, nee, das stimmt natürlich. Und ich mache dann, wenn ich einen Podcast, also so ein Showpad öffne und sehe, da sind schon 5 Leute, dann mache ich es auch wieder zu. Okay. Ja, also zu viele Köche verderben auch hier den Brei. Und also am liebsten mache ich es allein. Das ist zwar ein bisschen anstrengender, aber dann weiß ich, dass alles passt, also ja, aus meiner Warte heraus. Und dass man sich da nicht verzettelt. Und ich mache es auch gerne für kleinere Podcasts. Wenn ich es halt mitkriege und gerade im Moment Zeit habe, dann ist mir das egal, was für ein Podcast es ist. Dann mache ich auch gerne mal da Shownotes. Deswegen mein Appell an alle Podcaster, nutzt Xenim, dass die Leute mitkriegen, wenn ihr live seid. Und dann sollte sich das auch ergeben, dass dann jemand Shownotes schreibt in dem Moment. Okay. Und das wächst ja auch noch, also da kommen ja immer neue Leute dazu. Ich finde es auch schön, das ist, dass Podcasting nicht nur auf die Sprache reduziert wird. Ich finde halt diese angedockten Mehrwertdienste, nenne ich es einfach mal, was das Medium jetzt eigentlich so interessant macht. Weil es geht halt um ganz, ganz banale Sachen. Es gibt halt Geschichten, da reden die ganze Zeit Leute im Podcast über eine Abkürzung, die bedeutet in deinem Universum was komplett anderes als in denen Universum. Ja. Und es ist total klasse, auch wenn dann so simple Sachen dann einfach verschownotet werden, wo man dann denkt, ah, stimmt, genau, die meinten das und das und nicht das und das. Und das ist natürlich eine Sache, die auch später am Nachlesen und Nachhören mal so themenmäßig was suchen möchte oder der hat doch mal über das und das gesprochen, ist natürlich auch einfacher aufzufinden, als einen Podcast jetzt zu hören. Wie oft habe ich schon die Referenz gesucht, wenn ich mich gerade mit jemandem unterhalten habe, hier so, ah, das ist in dem Show Podcast vorgekommen und dann suchst du und findest es nicht, das ist schlimm. Ja. Also, wir wissen ja alle, im Internet was finden ist ganz toll und wiederfinden ist ganz scheiße. Genau. Und deswegen auch da das Netz ein bisschen besser machen, das ist schon, kann jeder ein bisschen was geben und dann wird's im Großen und Ganzen wird's schön. Genau. Das heißt, wenn du gerade gesagt hast, wenn du dich mit Leuten unterhältst über Podcasts und dann auch Referenzen suchst, empfiehlst du auch Leuten dann Podcasts ja, und sagst, ja, guck viel. Mal da und also da? Ich schicke ständig Podcasts, Podcast-Empfehlungen um mich herum. Das Medium ist zu unbekannt noch. Wenn nur mehr Menschen wüssten, dass es da noch was gibt, abseits von Funk und Fernsehen, würden die sich da auch mehr drum kümmern da. Und wenn man dann mal jemanden angefixt hat mit einem bestimmten Podcast, dann guckt der von alleine, ah, was gibt's denn da noch? Okay. Und schon hat man jemanden mehr. Also bist du quasi Podcast-Lobbyist. Lobbyist. Also auch eine Netzaktivität, oder? Ja, du machst mich hier noch zum Aktivisten. Na ja, ist doch okay. Der kämpft hier für den Podcast sozusagen. Für ein besseres Netz. Genau. Und wie kommt das oder wie reagieren denn Leute, wenn man gerade so bei dem Thema sind, anfixen auf Podcasts, dass es so in der Nische verschwunden ist oder scheinbar in der Nische verschwunden ist? Also ich bin jetzt in dieser Filterbubble drin, gell? Für mich ist es total präsent und auch jeden Tag und das ist für mich ganz selbstverständlich. Aber ich habe ganz, ganz interessant, wenn ich Leute anspreche, dass ich gerne mit denen einen Podcast machen möchte, um sie zu interviewen, fragen mich viele Leute, bitte was? Was willst du machen? Was willst du? Und dann denke ich mir so, ja, so eine Art Interview im Internet. Okay, und wie muss ich mir das vorstellen? Und dann beginnt halt dieses ganze Erzählen, oh, was ist ein Podcast, wie geht es, wie sieht es aus und so weiter. Das finde ich ein bisschen schade, weil wenn du jemand sagst, pass auf, ich brauche dich für ein Blog-Interview oder für eine Webseite, ja, versteht das jeder. Aber wenn's, oder für ein YouTube-Video, aber wenn du dann sagst, irgendwie für einen Podcast, dann wird es irgendwie, ja. Ja gut, du sagst einfach, es ist eine Radiosendung im Internet, Punkt. Mhm. Also das ist damit, also ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht schwer zu erklären. Also kriegst du damit deine Leute außerhalb einer Peer Group? Ja, ja. Also ja, denke ich schon. Also es ist ja auch so, es gehen ja Fenster auf. Also ich hatte jetzt so einen Moment der Erleuchtung letzten Sonntag bei meinen Eltern. Mhm. Die haben jetzt ihre Tageszeitung abgestellt. Okay. Ja, warum habt ihr die Tageszeitung? Ah ja, ist ja alles im Internet. Ja. Bei meinen Eltern, ja. Ja. Da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen, ja. Als meine Mutter sagt, habe ich ja alles im Internet. Da gehen Fenster auf, ja. Also wenn ich jetzt meiner Mutter erzähle, hier, bla, diesen Podcast und so, dann investiert sie die Zeit, die sie vorher für Zeitungslesen investiert hat, vielleicht jetzt für Podcasts. Also okay, einfach da mal die Leute anfixen. Wie gesagt, Radiosendung im Internet. Hier, mhm, hast du die URL, klickst auf Play und los geht's. Los geht's. Mhm. Ist eigentlich kein Hexenwerk. Mhm. Beim ersten Mal macht es bestimmt die Mutter nicht und beim zweiten Mal bestimmt auch nicht. Aber wenn man so x-mal drauf hingewiesen hat, da gibt's was, dann wird sie das bestimmt auch mal gucken. Das ist ja das Schöne, weil ich finde halt nach wie vor Podcast ist ein Medium, was auch sehr gut nebenbei laufen kann. Ich bin ja auch so ein sprechfixierter Mensch. Also ich habe früher auch als Kind gerne Hörbücher und Hörspiele gehört und Fernsehen war für mich nie so wichtig wie meine Hörkassetten. Und auch großer Fan natürlich von Deutschlandfunk. Also es ist für mich das Beste, was ich machen kann an einer langen Autofahrt, wenn jemand mich quasi zutextet. Und darum ist halt für mich so einfach der Podcast die nächste Evolution dafür. Und wir hatten auf dem Podcasting-Workshop so das Thema Laber-Podcasts. Gut, schlecht, die Diskussion dazu. Und wie ich schon vorhin sagte, ich habe das total gern, wenn mich auf der Fahrt jemand zulabert oder ich einfach nur zuhören kann, weil es halt um interessante Themen geht. Und dann muss es halt nicht unbedingt total polished sein wie so eine DLF-Sendung, wo halt irgendwie jeder Redebeitrag hat und hier in der halben Stunde müssen wir jetzt die Message bringen und alles redaktionell total aufwendig aufgearbeitet, dass es wirklich ja in diese halbe Stunde reinpasst. Brauche ich nicht. Also ich würde mich auch freuen dann, wenn die klassischen Radiomedien eher sagen, okay, ich habe hier irgendwie mein Radioprogramm, das gibt's irgendwie als Podcast, aber parallel dazu gibt's so die Geschichte, wenn wir es richtig machen wollten als Podcast, keine Ahnung. Auch mit diesem Vorgelabere, bevor es eigentlich losgeht, das ist ja alles unheimlich spannend, gell? Da entstehen ja auch interessante Themen und Ideen, die du halt dann letzten Endes in dem halben Stunde Mix produziert Stück da, was du zum Schluss dann runterladen kannst, gar nicht mehr hat, gell? Das ist dann irgendwie total steril. Ja, ja. Gut, hat durchaus seine Existenzberechtigung, ja. Also ob das jetzt Laber-Podcast ist, Wissenschaftspodcast oder Hochformat vom DLF, ja, hat alles seine Existenzberechtigung und jeder findet da seine Hörer. Mhm. Wie gesagt, wenn wir es vorhin von App.net haben, ist nie Mainstream geworden. Ich hätte da kein Problem damit, wenn Podcast nie Mainstream wird. Mhm. Ja, wenn das immer in der Nische bleibt, dann man findet auch als kleiner Podcast und wenn dann seine 10 Hörer die 10 Hörer sind dann, und man macht das für die, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Und wenn das ein Laber-Podcast ist über Themen, die keinen interessieren, dann hört auch keiner zu. Also das ist überhaupt keine Frage, die ich stellen würde, ob das jetzt legitim ist, einen Laber-Podcast zu machen oder was. Nö, solange es da Leute gibt, die sich das runterladen und anhören, ist das okay. Es gibt ja diesen Ausspruch, im Internet ist immer noch Platz, gell? Ja, da ist so viel Platz, genau. Ja. Das ist unglaublich. Dann passen wir sogar mit unserer Sendung hier dazwischen, gell? Keine Ahnung, wer sich das später anhört, aber ich sag mal, letzten Endes haben wir halt einfach uns gut unterhalten und was dabei getrunken, ne? Ja, ist auch eben. Okay. Genau. So, kommen wir mal ein bisschen zu den Themen, die wir hier ein bisschen mal zusammengeschrieben haben. Kennst du diesen, ich bin vorhin mal auf so einen, oder vor Tagen bin ich mal auf eine Seite gekommen, die heißt irgendwie Schomator. Kennst du das? Ja, klar. Erzähl mal. Vom Phasenkasper, der hat das gebaut. Happy Shooting zum Beispiel benutzt das sehr aktiv, wenn die Live-Podcasts machen. Ja. Wenn die sich über einen Link unterhalten, dann schmeißt er den in den Showmater rein. Ja. Der Showmater macht dann auf dem Browser des Live-Podcast-Hörenden gleich die entsprechende Seite auf. Okay. Ja, und du kannst es halt nachher nehmen, wenn du mit deinem Podcast fertig bist, rauskopieren, in deine Beschreibung reinkopieren und hast Shownotes. Okay. Ja, also es ist super praktisch. Der junge Mann, der das geschrieben hat, den kenne ich auch gut von app.net. Okay. Ja, der ist da auch aktiv gewesen. Ja. Hat auch leider den Dienst ein bisschen verlassen, glaube ich. Okay. Schon lange nicht mehr gesehen in der Timeline. Aber der ist da auch dahinter und entwickelt das weiter. Cool. Also ich bin da irgendwie die Tage drauf gestolpert. Ich weiß gar nicht, was für ein Kontext das überhaupt war. Und dachte mir, oh, das ist ja cool. Das kann ich bestimmt auch mal anwenden. Wie gesagt, mein Problem ist halt, reden und tippen gleichzeitig ist für mich einfach No-Go. Das ist irgendwie, kriege ich nicht gebacken. Ja, ist ja auch für den Zuhörer nicht toll, wenn er dann eine halbe Minute warten muss, bis der Podcaster dann hier rumgetippt hat, dass sie die richtige Zeile eingefügt und bla bla bla. Ja. Da schmeißt man einfach die Links rein und der macht dann automatisch dieses Format raus und öffnet für den User dann auch gleich die Webseiten. Okay, das ist natürlich cool. Ist echt praktisch, ja. Ja, sollen wir mal zu den Netzthemen kommen? Mach mal Netzthemen hier. Genau. Ich bin ja auch auf den einschließlichen Webseiten ja mal unterwegs. Ach, okay, hier haben wir wieder das Problem. Siehst du? Ja, it's not a bug, it's a feature. Ich bin ja, denke ich mal so, ich bin clever und so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall, über die ich sprechen möchte, die füge ich ja schon mal in meine interne Podcast-Vorbereitungsgeschichte mit ein. Und da mache ich das gleich schon im Markdown-Format, dass ich das später dann für die Shownotes dann irgendwann einfacher habe. Und da gibt's jetzt so einen kleinen Bug. Scheinbar, wenn ich auf diese URL klicke, macht er hinten dran noch dieses Klammer zu, gell? Und dann erkennt das der Browser nicht als richtige URL. Ja, also da müsst ihr an eurem Pad noch ein bisschen rumschrauben, dass die dieses Markdown erkennt. Ich habe es mich gewundert, weil das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, wo ich das festgestellt habe. Aber ich glaube, ich habe auch letztens ein Update eingespielt irgendwie. Vielleicht ist es seitdem. Ich war jetzt gar nicht so. Naja gut, ist ein technisches Problem, das muss ich mal. Ja, gut, aber wenn du das jetzt rüber kopierst in deinen Blog, der kriegt es dann. Genau, richtig. Dann stimmt es. Genau, wieder. Genau. Ja, die digitale Gesellschaft, kennst du die? Ja, klar. Okay. Wer kennt die nicht? Ja, sollte man kennen, oder? Gibt es einen ganz lustigen Artikel, den ich gesehen habe, digitale Strategie der EU, Buzzword Bingo ohne Substanz. Ja, da geht es halt so ein bisschen um so ein Wrap-up, was so momentan so in der EU-Kommission besprochen wurde. Natürlich auch mit meinem besten Freund, der Günther Oettinger, mit seinen Themen, die er da gerne verhackstückelt möchte. Den magst du, gell? Ja, den Oettinger mag ich, ja. Ist mein bester Freund. Ich würde ihn mal gerne mit ihm mal podcasten. Ich lerne immer Englisch von ihm. Ja, echt? Ich höre mir das dann an und guck, wie sich das anhört und dann versuche ich das nachzusprechen. Genau, Englisch for Runaways, so. Ja, ganz gut, so ein bisschen zusammengefasst momentan die aktuelle Situation über halt, was da gerade passiert. Und die digitale Gesellschaft ist auf jeden Fall ein Verbund, den man da auch mit unterstützen kann. Eine gute Anlaufstelle, sich zu informieren. Erstmal A, zu informieren. Ich finde den Artikel sehr, sehr schön aufgearbeitet. Und halt auch die Möglichkeiten da sozusagen sich der Aktion da mit anzuschließen. Und also es ist ja nicht nur die digitale Gesellschaft, die halt da für Netzthemen kämpft. Wir sagten schon Netzpolitik, der Chaos Computer Club, dann, was weiß ich, der Füllboot oder wie er jetzt heißt, hab schon vergessen. Und diverse. Digital Courage. Digital Courage, genau. Für mich sind auch viel gut. Und andere Netzpolitik und so weiter. Das sind natürlich alles schon Gesellschaften, die ja genau für unser Internet kämpfen, dass es so wird, wie wir es wollen und nicht so, wie andere es wollen und nicht wie Oettinger oder irgendwelche Lobbyisten das gerne haben wollen. Also mein Safari hat mich gerade eben darauf aufmerksam gemacht, dass es ja für netzpolitik.org auch eine App gibt für 2 Euro, die man sich dann doch mal zulegen sollte, finde ich. Okay, das ist natürlich sehr gut. Wusste ich kann man auch, eben auch gerade gar nicht. Kann man ja auch dann unterstützen. Ja, also die 2 Euro kann man denen gerne mal in den Hut werfen. Ja, definitiv. Also ich finde es sehr gut zusammengefasst. Darum hatte ich gedacht, okay, ich verlinke das mal. Wenn man sich mal so ein Wrap-up machen will, was ist eigentlich momentan so mit den verschiedenen Themen gerade auf EU-Ebene gerade so passiert. Und ja, weil meistens ist es halt so, da gibt es halt 24.000 Quellen und ich fand halt super, dass mal hier einer niedergeschrieben hat. Schön aufeinander, ja. Genau, kann man auch. Mit Geoblogging, Urheberrecht und alles, was da dazugehört. Genau. Und Netzneutralität und ja, es gibt ja gerade auch ein cooles Video, Netzneutralität tötet. Kennst du das? Ja, das ist großartig. Genau, ich hoffe, das spielt es jetzt hier nicht ein. Das spielt es jetzt gleich los. Ja, es gibt da vom Alexander Lehmann, der hat ein Video gemacht auf zum Thema Netzneutralität tötet. Einfach auch mal so erklärt, was ist überhaupt Netzneutralität, und hat da wirklich ein sehr schön animiertes Video drüber gemacht. Fand ich mit einem professionellen Sprecher. Echt? Ja. Okay. Also es ist nicht er selbst, der das spricht. Er hat ja immer auch dieses andere, das Surveillance Kills. Oder? Ja. Nee, We Love Surveillance. Genau, We Love Surveillance, ja. Das ist auch mit so einer professionellen Sprecherin gemacht. Also das hört sich auch ganz toll an, kann man auch gut mal sharen. Okay. Ja. Kennst du den Alexander Lehmann? Nee. Habe ich jetzt auch erst kürzlich mitgekriegt. Genau. Habe ich in irgendeinem Podcast gehört, dass der das da lässt. Und hat mich eigentlich gewundert, dass dann so ein dieses Video mir angeboten wurde. Und dann dachte ich mir, Netzneutralität tötet. Dachte ich, es ist schon so provokant, das kann nur Scheißdreck sein. Und dann habe ich draufgeklickt und war echt sehr begeistert, weil das echt so ein Video ist, den man auch immer jemanden zeigen kann, der so gar nicht an dem Thema rangeführt ist. Der so ein bisschen weit weg ist und man sagt, okay, pass auf, warum brauchen wir Netzneutralität? Warum ist es wichtig, dass wir die haben und beibehalten? Für jemand, der auch jetzt nicht Hardcore-Techniker ist oder mit dem Netz so viel zu tun hat. Wirklich super beschrieben mit diesen Röhren, die da entlang laufen, und dann dreht er die Röhren zu und dann, ja, das ist dann der Netzprovider, der da einfach nur den Finger am Abzug hat. Und halt dann verschiedene Dienste oder Sachen blockieren will oder ausbremsen will. Genau. Und es ist auch schön grafisch dargestellt. Also es kriegt jeder kapiert, was da Sache ist jetzt. Genau, auch mit den Argumentationen, die halt gebracht werden, warum, wieso, ist es wirklich ganz toll erklärt. Also auch da nochmal ein großes Lob an den Alexander Lehmann, der hat das echt spitzenmäßig gemacht. Wir werden das Video und natürlich auch seine Webseite bei uns in den Shownotes einfach verlinken. Ja, und bitte auch dieses Video We Love Surveillance von ihm angucken. Ja. Oder beziehungsweise auf Deutsch Wir lieben Überwachung gibt's in Englisch und in Deutsch. Großartig. Also das ist schon immer ein bisschen älter, oder? Ja, genau. Das ist schon etwas älter. Vom letzten Jahr, ja. Aber ist halt super ironisch. Ja. Und sollte jeder kapieren, worum es da geht. Okay, der hat jetzt, glaube ich, auch einen YouTube-Channel, ja? Irgendwie Alexander Lehmann, nach in seiner Suchmaschine des geringsten Missvertrauens eingibt, dann findet man das. Wir werden es auch nochmal verlinken. Das ist also sehr, sehr interessant und sehr schön gemacht. Der gibt sich echt Mühe. Ja. Ich habe gesehen, der hat auch irgendwo einen Flatter-Button, gell? Da kann man mal ein bisschen flattern hier unten. Ja? Auf jeden Fall. Werden wir, glaube ich, auch nochmal verlinken. Genau, das. Das ist natürlich, sowas muss einfach unterstützt werden. Das ist, dass sich jemand so viel Zeit und Liebe da nimmt, das Ganze zu machen, finde ich super. Genau. Ja, ist unterstützenswert auf jeden Fall. Das Ganze kam, glaube ich, über die Kampagne Save the Internet, gell? Ja, auch da wieder das. Das übliche Problem. Den Markdown-Bug. Genau, wo es halt um Netzneutralität geht, gibt es eine Webseite savetheinternet.eu. Und auch nochmal glaube ich, ist die nur in Englisch oder ist die auch in anderen? Ah, die gibt es auch in gibt's auch in Deutsch. Ja. Okay, also ich wollte nur gucken, ob das jetzt Multisprachen sind. Englisch, Deutsch, Polnisch, Französisch und Spanisch. Gibt es auch so die Möglichkeit, also erstmal wird erklärt, warum Netzneutralität wichtig ist. Ach, da ist auch noch das Video verlinkt, Netzneutralität genau. Tötet. Oh, sehr schön. Und dann, was man tun kann. Also man kann am besten natürlich da irgendwie seinen EU-Abgeordneten anrufen, einen Fax schicken, einen Tweet oder eine E-Mail. Ich glaube, bei dieser Zielgruppe ist, glaube ich, so das Fax, glaube ich, so das beste Medium. oder irgendwie eine E-Mail. Mehr einfach anrufen, höflich bleiben und drauf pochen, was man will. Das Tolle an der Seite ist halt, dass man sich den Abgeordneten seines Wahlkreises hier rausklicken kann. Okay, wie macht man das jetzt hier? Geh mal auf Call or Change. A Change da oben? Wie, da oben? Nee, rechts der grüne Button. Ja, ja. Genau, Charge. So, und jetzt müsste eigentlich, genau, hier kannst du jetzt einstellen, choose a country. Ja, jetzt machen wir das mal Germanski. Germania. So, und dann hat er mir bei mir, oh, der Herr Henkel. Der Herr Henkel. Alternative für Deutschland. Oh mein Gott. Also den könnten wir jetzt anrufen und ihn beschimpfen. Ja. Oder einfach sich einen anderen Politiker raussuchen. Mach mal hier, oder choose another. Genau. Okay. Ja, jetzt haben wir den Herrn Grote von der SPD. Okay, der sieht aber auch nicht gerade netzkompetenter aus. Nee. Jetzt gehe ich mal weiter. Ach, guck mal hier, die Martina Werner. Die genau. Sieht doch mal aus, als ob die das schon mal irgendwie was verstanden hat davon. Ja, und dann kann man da klicken und direkt anrufen. Oh, Birgit Köln. Christlich-Demokratische Union. Aha, CDU. Okay. Okay, und die kann man dann sozusagen anrufen, Bernd Lange. Und mal sagen, hallo, liebe hier Sabine van Heen, die wir jetzt hier haben von der, was ist denn das, von der CDU. Das, was ihr da irgendwie macht, ist irgendwie doof. wir brauchen irgendwie Netzneutralität und bitte setz dich mal im EU-Parlament bitte dafür mal ein. Genau. Hast du schon gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Warum nicht? Ja, das ist jetzt eine gute Frage und ich fühle mich auch total an die Wand gestellt. Ja, das hatte ich auch für Absicht jetzt gerade so gemacht. Ich kann, was wir machen es einfach später mal gemeinsam. Ja, das können wir mal machen, ja. Könnten wir dann später mal, ich gucke jetzt gerade nach, ich scrolle hier so ein bisschen mal durch. Ja gut, die Abgeordneten der Piratenpartei müssen wir jetzt nicht überzeugen, dass Netzneutralität was Gutes ist. Nee, aber das Problem ist, ich gucke jetzt an bei Leuten, die ich mir denke, da ist eh schon Hopfen und Malz zu spät. Aber hier, guck mal, die Ulrike, die sieht doch aus, als ob die noch so ein bisschen, ach so, aber die ist wieder der AfD, da will ich eigentlich auch nicht, nee, mit dem will ich nicht sprechen. Ja, aber vielleicht muss man auch gerade die mal anrufen und ja, ich meine. Ja, das stimmt. Vielleicht muss man einfach mal bei denen anrufen, bei denen man denkt, da hat's noch irgendwie Sinn. Guck mal hier, der ist doch sympathisch, aber den brauchen wir es nicht zu sagen. Oder der Jan Philipp Albrecht, genau. Der sieht auch auf diesem Foto auch so aus, der versteht was davon, der weiß, dass es scheiße ist. Okay, da müssen wir einfach mal durchklicken. Aber das ist ganz cool, einfach mal anrufen. Ich glaube, man kann hier auch irgendwie kostenlos dann. Also ja, das ist Free Call hier irgendwie. Ah, ja. Das ist natürlich klasse. Ja, ja. Das ist eine Seite, die heißt P-Phone. P-Phone. Genau, und die ermöglicht sozusagen die Abgeordneten einfach kostenlos anzurufen. Das ist dann irgendwie so, dass du, glaube ich, kommst du auf eine Website drauf, dann musst du deine Absender-Telefonnummer anrufen, dann ruft, glaube ich, der Dienst dich an und dann ruft er die anderen an, dann wird er irgendwie verbunden. Mhm. Weil das ist jedes Mal hier Phone-Number dieselbe Nummer. Ja, ne? Ich glaube auch. Ja. Und dann kannst du sozusagen dann mit denen dann sprechen. Haben die Sprechzeiten oder sind die immer da? Das ist auch so eine Frage, oder? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist ja hier alles. Ich würde sagen, wir probieren das einfach später mal aus. Probieren wir mal aus nach der Sendung. Und dann gucken wir, was wir da erreichen können und rufen mal im Namen des Netzes. Auf jeden Fall, der geneigte Hörer möge da auch mal klicken. Genau, wir werden es auch mal verlinken später, dass man dann auch mal. Ich denke, das ist ganz, ganz praktisch, wenn die merken so, oh, da gibt's Leute, die wollen sich mit dem Thema irgendwie auch verbal auseinandersetzen, ist es, glaube ich, geschickter, als die irgendwie so eine Hate-E-Mail zu schreiben und sagen irgendwie, genau. Du Vollpfosten, das ist alles doof hier. Ich glaube, die haben auch mal eine Rückfrage oder ich glaube, da macht auch der Ton die Musik. Es würde mir extrem schwer fallen, eine E-Mail zu schreiben an einen AfD-Abgeordneten ohne das Wort Vollpfosten. Also das würde mir wirklich sehr schwer sein. Ja, aber im Gespräch könnte man sich das vielleicht verkneifen. Genau. Ja. Ja, das, da hast du recht, ja. Also wir fordern hier auf, ruft mehr eure EU-Abgeordneten an und sagt denen bitte höflich und korrekt, dass irgendwie das Internet, in dem wir alle leben, total wichtig ist und das war eine Regulierung, die nicht für ein freies Internet steht, irgendwie einfach nicht bevorworten bzw. ablehnen. Ja, dass wir vor allem uns dagegen wehren, dass unsere Freiheitsrechte, die wir haben, verdammt nochmal mit Füßen getreten. Genau, und genau. Oder eingeschränkt werden. Das wollen wir überhaupt gar nicht, genau. Ja, das ist, hast du bestimmt auch gelesen, die Tage. Auch hier haben wir wieder diesen den Bug. Wo ist es denn hin? Naja. Noch einen Tab. Noch ja. Einen Tab weiter. Ja, auch großartig, andersrum. Es gibt von der Netzpolitik einen super Artikel, der heißt Lügen für die Vorratsdatenspeicherung. Wir veröffentlichen geheime Nebenabreden der Bundesregierung. Auch da eine hervorragende Arbeit von netzpolitik.org. Die sitzen sich ja echt in den Bundestag rein und schreiben sozusagen auch verschiedene Dinge mit. Und hier geht es speziell darum, dass es wurden halt zwischen Justiz und Innenministerium wurden halt geheime Nebenabreden irgendwie vereinbart und die irgendwie später im Protokoll nicht drin standen. Und Netzpolitik hat sich dafür stark gemacht, diese sozusagen zu veröffentlichen. Und weißt du dazu was Mehres? Ja, der fällt mir jetzt der Name nicht ein, der Thilo Jung. Genau. Der hat sich dann ins die Pressekonferenz gesetzt, wie er das so gerne macht, und hat freche Fragen gestellt. Ja. Und die Frau Zimmermann heißt sie hier. Ja. Die konnte ihm da wirklich nicht so richtig klar antworten, was wird jetzt mit und was wird ohne richterlichen Vorbehalt abgehört. Und es ist wohl ziemlich klar, dass die auf den Richter da im geneigten Fall einfach mal verzichten. Genau. Dass die einfach reingucken, Ende, Gelände. Ja, auch Daten, die sie nichts angehen, Verbindungsdaten, das wird einfach aufgezeichnet, und was aufgezeichnet ist, wissen wir ja, da wird auch reingeguckt. Genau, also das ist halt, das war irgendwie so, die arbeiten ja extra um dieses Gesetz herum, das heißt, überlegen sich halt auch dann verschiedene Ausreden, warum jetzt dafür kein rechtlicher Beschluss dann eigentlich zum Einsatz kommen muss. Und das ist halt auch irgendwie eine Aushebelung der Demokratie. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Aushebelung der Gesetze. Und ich finde, das kann man noch gar nicht gut verargumentieren. Sei es jetzt irgendwie Personal oder sonst irgendwas, das ist einfach eine Sache, die geht einfach nicht. Das ist einfach ein No-Go. Man kann einfach Dinge, die irgendwie verankert sind und abgesprochen sind und okay, hier wird es gerade laut gehupt, dass man einfach, das darf nicht sein. Also wir leben in der Demokratie und da darf man solche Hebel einfach nicht benutzen, um einfach solche Dinge auszuhebeln. Das darf man nicht tun. Und das ist ganz gut, dass man dann so penetrant nachfragt und das Ganze dann irgendwie den Leuten wirklich aus den Rippen leiern muss, dass die überhaupt dann, das zugeben. Naja, du sagst jetzt, es ist klar, dass wir die Freiheit haben und so. Bisschen Vorsicht, also der Cameron hat sich in England hingestellt und hat das als Wahlversprechen gebracht. Okay. Ja, der hat nicht gesagt, wir haben jetzt hier die Macht und ändern die Freiheit der Bürger, sondern er hat sich vor den Wahlen hingestellt und hat gesagt, hey, wenn ihr mich wählt, dann gucke ich, dass ich euch mehr überwache, und zwar um die bösen Terroristen fernzuhalten. Und die Menschen wählen ihn dafür, dass er mehr überwacht. Unglaublich. Und es ist auch in Deutschland so, diese ich habe ja nichts zu verbergen Rhetorik. Ja. Die Menschen bekommen ihre Freiheitsrechte entzogen durch solche Sachen und wehren sich nicht. Und ganz im Gegenteil, finden es auch noch gut, weil sie denken, davon werden sie irgendwie beschützt vor den bösen Terroristen. wie hanebüchen das ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Klar. Wir wissen das, aber diese Meinung, die gibt's. Und das sind die Leute, die dann nachher wieder die CDU wählen. Mhm. Und dann kann sich die CDU auch hinstellen und sagen, wir führen das jetzt europaweit ein. Ja. Eben in Gestalte des Herrn Oettingers. Also da ist noch ein Haufen Aufklärung vonnöten. Also viele Menschen wissen einfach nicht, worum es hier geht. Ja, und es ist schade, dass das aus unserer netzpolitischen Bubble einfach nicht herauskommt, großartig. Also ich habe letztens eine Kongressanhörung in den USA gesehen. Da war die FBI-Sprecherin da und noch also einer vom Militär und drei Netzaktivisten, die wurden dann halt befragt über ein Gesetz, was das FBI einführen will, also auch hier Backdoors einbauen in Verschlüsselung. Ja. Und da kam ganz klar zur Sprache, dass das alles keinen Docht hat, dass man damit diese Verschlüsselung nur kaputt macht. Ja. Und dass es halt technisch nicht möglich ist, Backdoors einzubauen, ohne dass die bösen Buben diese Backdoor auch rausfinden können. Ja. Die haben sich dem komplett verweigert. Die Dame vom FBI, die hat es einfach nicht verstanden. Die wollte es gar nicht verstehen. Die wollte es gar nicht verstehen. Ja. Die wollte halt ihr Backdoor haben. Punkt. Ja. Ende aus. Aber wer sich die können wir ja nachher auch mal verlinken, geht eine Dreiviertelstunde, ist super interessant. Wie dann auch die Chairmans da gesessen haben und haben das eindeutig verstanden, dass das eine schlechte Idee ist, die Verschlüsselung löchrig zu machen. Und diesen Spirit, den haben wir hier gar nicht mehr. Also es wird nicht mehr nachgefragt, es wird alles unwiderfragt geglaubt, was vorgegeben wird. Ja, und es ist an uns, die Botschaft draußen zu bringen. Ja, also habe vorhin gesagt, wir sind halt alle nur kleine Netzaktivisten, wenn überhaupt. Ja. Aber was in unserer Hand liegt, das müssen wir dann auch nach außen tragen. Ich denke, das ist so ein bisschen die Situation ist, wir sind der Frosch im Wassertopf. Genau. Es wird jetzt immer wärmer. Genau. Und irgendwann kocht's und dann haben wir auf einmal gemerkt, oh, wie ist das denn passiert? Gell? Vorher war es ja nur schon lange warm. Und bevor es die Leute raffen, muss meistens immer ein großer Knall erstmal passieren. Genau. Als ob wir diese großen Knall nicht gehabt hätten in der Vergangenheit, auf die wir zurückgreifen können. Klar. Gibt es genügend Beispiele, wo auch vorhaltende Daten den Menschen nachher das Genick gebrochen haben. Klar. Ja? Muss man nur an diktatorische und autokratische Systeme denken. Genau. Und davon sind wir weit davon entfernt, dass uns das nicht passieren kann. Ja? Der Punkt ist halt, viele denken halt, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber die glauben gar nicht, obwohl sie jetzt nicht Digital Native sind und nicht den ganzen Tag im Netz leben, das Netz lebt um diese Person außenrum. Genau. Und das ist halt vielleicht gerade für die nicht unmittelbar greifbar, aber indirekt immer. Es ist da, aber nicht sichtbar. Genau. Mhm. Und das ist halt, wo halt viele Leute sagen, naja, oh Gott, das interessiert mich jetzt nicht. Und man sieht es ja auch in der Gesellschaft, gell? Was ist denn für Enthüllungen das letzte Jahr denn passiert? Gell? Jetzt gerade mal Snowden und Co. und auch davor. Und ich sehe es ja auch selbst so an meiner Nicht-Filter-Peer-Group jetzt, Eltern von Freunden, die sind immer noch sehr, sehr distanziert davon. Die sagen immer noch, naja, mich betrifft das nicht. Ich bin da nicht involviert. Ich bin immer noch außen vor und was habe ich denn zu verbergen? Also ich höre diese Leier nach wie vor. Und obwohl ich sage, ihr guckt doch jeden Tag, also die gucken auch jeden Tag irgendwie Nachrichten. Und ja, aber was kriegen sie in den Nachrichten zu sehen? In den Nachrichten kriegen sie zu sehen, dass da die Frau Merkel steht und sagt, das sind böse Terroristen, die wollen dich töten. Das ist das, was sie mitkriegen. Klar. Ja. Aber sie kriegen auch mit, dass die NSA die Merkel ausspioniert hat. Und die kriegen auch mit, dass... Weißt du, was sehr lustig ist? Als das mit dem Snowden rausgekommen ist, da habe ich mir so gedacht, oh, das ist ja krass. Mal gucken, was jetzt passiert. Und ich war mir nicht so ganz sicher, was passieren wird. Aber mir war eins klar, wenn die Wirtschaft mitkriegt, dass Wirtschaftsspionage betrieben wird, und zwar im hohen Maße, ja, dann spätestens geht das Geschrei los. Und genau, genau das sehen wir jetzt. Aber die eingeschränkten Freiheitsrechte der Bürger hat keinen Impact gehabt. Ja. Null. Nichts. Null. Ja. Nada. Ja. Merkel Handy abgehört. Okay, da gab es dann schon mal ein bisschen so Empörung. Aber jetzt, wo rauskommt, dass EADS ins Hintertreffen gerät gegen Boeing, weil die diese Spionage machen. Ja. Jetzt sehe ich, dass da auf einmal die Wirtschaft merkt, was los ist. Ja? Das kostet uns richtig fett Geld. Klar. Ja, als Steuerzahler, ja, oder als Unternehmen, was ins Hintertreffen gerät aufgrund von Wirtschaftsspionage. Definitiv. Und jetzt auf einmal fangen die Leute sich an aufzuregen. Aber und das war für mich ein bisschen absehbar. Ich sehe das ganz genauso, weil vorher war es so, es sind immer die anderen. Immer die anderen. Und jetzt ist es auf einmal die Hand, die mich füttert. Ja, genau. Weil das ist mein Arbeitgeber. Mhm, mh. Und auf einmal betrifft es mich direkt, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, Angestellter in der Forschung bin, ja, dann ist im Prinzip jetzt mein Know-how oder das, was ich entwickelt habe, in fremde Hände geraten. Oder unter Umständen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze, sage ich, mich braucht es jetzt gar nicht mehr zu forschen, weil ich habe jetzt einfach die Daten irgendwo anders raubmord kopiert. Ich brauche keine Entwicklungsabteilung mehr. Ich bin jetzt einfach, kann entlassen werden. Und das ist natürlich jetzt so Sachen, wo die Leute jetzt den Anstoß bekommen, stimmt, jetzt betrifft's irgendwie mich und meine Peer Group. Vorher war es ja immer die anderen. Aber jetzt ist es halt irgendwie, sobald jetzt wirtschaftliche Interessen davor sind, sind halt irgendwie jetzt alle dran beteiligt. Und ich denke, der Impact wird noch größer sein. Jetzt war jetzt erstmal die Luft- und Raumfahrtbranche. Jetzt lass es mal was in der Automotive-Branche sein. Ne? In Deutschland hängt irgendwie, genau, ich habe mal einen Satz gehört, hier dritter Arbeitsplatz oder jeder zehnte Arbeitsplatz. Das ist aber auch wieder so Bullshit. Ja, ja, klar, von der IHK. Aber irgendwie, ja, indirekt. Aber klar, ja, wir sind halt natürlich irgendwie ein Autoproduzierland und jetzt lass da mal was hoch poppen. Ja, jetzt gerade ja, bei ja, den großen Konzernen wie, keine Ahnung, die Volkswagen-Gruppe und ja, Daimler und wie sie alle heißen. Dann wird man mal so richtig, dann wird's losgehen und dann werden die Leute mal dran anfangen, mal drüber nachzudenken, was sie eigentlich hätten schon vom Jahr problemlos mal einfach mal einzeln. Aber das ist da auch, woran, welche Richtung das nimmt hier. In dem Moment, wo du über Wirtschaft argumentierst, ja, ja, wirst du gehört. Klar. Aber erst in dem Moment. Und deswegen ist auch die Merkel so, wie sie ist. Die macht genau das, was die Wirtschaft will. Weil indirekt ist es ja auch das, was die Bürger wollen. Na klar. Naja, gut. Das ist halt schade, dass wir erst solche Kaliber sozusagen auffahren müssen oder erst aufgedeckt werden, dass die Leute anfangen, drüber nachzudenken. Weil, dass das, glaube ich, uns klar war, war irgendwie uns schon klar. Ich gucke jetzt gerade auf mein Device drauf, das recordet hier gar nicht. Glaube ich. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich habe hier noch ein Backup-Recording. Und ja, müssen uns das mal angucken. Aha, das ist interessant. Normalerweise sollte oben eine Uhrzeit laufen, läuft es aber nicht. Na gut, na, okay. Na, gucken wir mal, was wir da jetzt irgendwie hier rausfischen. Jetzt gucke ich mal, ob mein... Zur Not scrapst du halt den Xenia. Ja, ich gucke gerade mal, ob mein Audacity läuft. Das würde mich mal interessieren, weil ich ja noch ein Backup-Recording habe. Dann habe ich erstmal hier außersehen meinen Screen-Saver aktiviert. Naja, wir werden das uns alles mal später mal angucken. Naja, schauen wir mal. Warum recordet er hier eigentlich nicht? Also naja, die rote Taste für Recording, die blinkt. Die blinkt. Ich drücke jetzt nochmal drauf. Jetzt ist sie aus, gell? Aber irgendwie macht er hier nichts. Warum auch immer. Der hier, normalerweise muss ich eigentlich nur auf Rekord gerade mal. Einmal mit Profis. Ach, das wollte ich ja auch schon gerne mal sagen. Ja, jetzt macht er hier Playback. Stopp. Rekord. Naja, okay. Ich weiß nicht, was er macht. Ich gucke mir das später mal an. Ja, ich wollte aber jetzt gar nicht vom Thema ablenken. Genau, also wenn jetzt die Merkel jetzt mit der Wirtschaft jetzt auf einmal merkt, jetzt ist es auf einmal ein Thema, was uns alle berührt. Vorher ist es halt irgendwie so, ja, so nebenher gelaufen. Ich glaube echt, ich bin gespannt, was jetzt aus dem Thema Wirtschaftsspionage, also andersrum, Terrorbekämpfung war so das vorgeschobene Argument. Ich glaube, die Wirtschaftsspionage war ein angenehmes Abfallprodukt. Erst war es Kinderpornografie. Ja gut, klar. Und dann war es Terror erst. War es nicht erst Terror, dann Kinderpornografie? Vielleicht war es auch abwechselnd. So nacheinander. Okay, ja. Stimmt, man muss immer eine neue Sau durchs Dorf treiben, gell? Okay, ja. Ja. Und jetzt für die nächste Sau ist dann eine Wirtschaftsspionage. Und ich bin mal gespannt, was da noch jetzt so ans Tageslicht kommt. Ja gut, also eigentlich müsste ein Vorstandsvorsitzender der entsprechenden Unternehmen sich jetzt hinstellen und Merkels Rücktritt fordern. Ja, also das wäre jetzt eigentlich konsequent. Genau. Ja, also dass die sagen, ja, die Kanzlerin muss das gewusst haben, dass wir hier ausspioniert werden, deswegen muss sie jetzt gehen. Genau. Ja, also das wäre die logische Konsequenz. Aber auch das wird wahrscheinlich nicht passieren. Im Zweifelsfall wird sie das Thema einfach aussitzen und Argumente wieder finden, warum es doch nicht so schlimm ist. Ja. Aussitzen ist so gut. Aussitzen ist so sehr gut, ja, das stimmt. Ja. Und kommt damit durch. Ja, leider Gottes, ja. Hast du dir darauf bezogen dieses Dokument mal angeguckt? Es gibt ja es gibt das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Da hatte ich ja schon mal in den letzten Folgen mal drüber rumgeritten, dass es ja eigentlich den Verbraucher schützen soll. Da gibt es ja diese Leitlinie zur Einführung von Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten. Das ist ja im Prinzip ein neues Wort für die Vorratsdatenspeicherung. Gibt es da mal so Höchstspeicherfrist, das klingt schon vom Namen her so. Wir beschützen euch. Genau, wir schützen euch. Es wird typisches Neusprech. Wird wieder am höchstens so lange. Also das Neusprech beginnt ja schon oben links hier, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Genau. Also wenn da jetzt stehen würde Bundesministerium für Krieg und Verbrauchermisstrauen, ja, dann würde dieses Paper Sinn machen. Aber so mit Verbraucherschutz, nein, das ist kein Verbraucherschutz. Naja, die nehmen ja so als vorgezogenes Argument, wo sie sagen, naja, wir haben uns für die Verbraucher eingesetzt, weil wir eine Höchstspeicherfrist jetzt irgendwie erkämpft haben, die halt, was sind das, 6 Wochen? 12 Wochen? 6 Wochen, ja? War doch irgendwie jetzt der Kompromiss. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Weiß man. Was ist denn? Ja, wir sind wieder nicht vorbereitet hier. Das ist unglaublich. Aber nach wie vor, die ganzen Metadaten, die halt anfallen, das ist halt im Prinzip schon... Hier ist auch so eine schöne Stelle. Wer ist berechtigt, die Daten abzurufen? Naja, wenn sie da draußen sind, die Daten, und zentral vorliegen, dann ist wahrscheinlich jeder berechtigt, der weiß, wie er das System hackt. Nehme ich mal. Ja, beziehungsweise wäre alles halt so Amtshilfe gesucht. Da sagt halt, pass auf, wir sind gerade hier in dem Fall unterwegs, ihr habt doch so einen Datentopf, der doch so Daten mit abfallen lässt, was muss ich denn tun, da dran zu kommen? Ne? Ja, genau. Mhm. Und das ist halt auch da wieder, wird das ganze Thema wieder schön, als der richterische Beschluss und so, das ist dann alles wieder die Kommatur, da wird man einfach dann die Quellen anzapfen können und sagen, hier liegen die ganzen Daten, oder stehen die ganzen Daten zur Verfügung. Man hat es ja auch gesehen in der Vergangenheit, gell? Also jetzt gerade so Telekommunikationsdaten und Abmahnwaren, ne? Das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es sowas ja nicht so beschützt und behütet wird, wie man sich eigentlich das wünschen würde. Also auch da ist halt ein Datentopf jetzt irgendwie, wird angehäuft. Jetzt, ob die Speicherfristen jetzt 1 oder 10 oder 12 Wochen sind, ist im Prinzip völlig egal. Da ist ein Datentopf, den kann man anzapfen. Und wenn ich ihn halt in einer Woche anzapfe, weil es halt nur eine Woche gespeichert wird oder 12 Wochen halt irgendwie nach hinten gucken kann, das ist im Prinzip eigentlich die falsche Richtung, in die wir gehen. Und ich finde natürlich sehr, sehr schade, dass halt dieses Dokument sozusagen gegen die Verbraucher eigentlich spricht, aber dann irgendwie das Label kriegt Verbraucherschutz, weil sie halt doch irgendwas erwirkt haben, was letzten Endes nach wie vor, ich finde, da ist auch kein Kompromiss, also da darf man auch gar keinen Kompromiss geben, weil Verbraucherschutz ist eigentlich meiner Meinung nach, da darf es keine Kompromisse geben. Es wird der Verbraucher geschützt, fertig, aus Schluss, und nicht irgendwie so, naja, ich gebe euch halt doch ein bisschen was. Das ist einfach die falsche Richtung. Ja, das ist ja auch, wir fahren ja damit mit gutem Verbraucherschutz, sind wir ja schon immer sehr gut gefahren in Deutschland. Definitiv, ja. Wir haben tolle Mieterrechte, Herstellungsprozesse werden überwacht und so weiter. Alles wird überwacht, dass da auch der Verbraucherschutz eingehalten wird. Warum soll man dann diese Dinge einführen, die das Gegenteilige bewirken, nämlich den Verbraucher ans Licht der Sonne zerren, ohne seinen Willen. Genau. Ja, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Naja. Das Problem ist halt, ich glaube, man hat nicht gelernt, das Ganze in die digitale Welt zu transferieren. Wie du schon sagtest, so mit Mietrecht und Co., das ist alles, das klappt super. Das sind alles Sachen, die man irgendwie verstehen, letzten Endes auch anfassen kann. Und jetzt haben wir hier sozusagen ja, eine Vorratsdatenspeicherung vor der Tür, die halt irgendwie das Internet überwachen soll und dein Leben im Internet. Und das ist auf einmal total nicht greifbar und dementsprechend auch nicht so ernst zu nehmen, habe ich mal das Gefühl. Und ich habe da immer so ja, die grobe Befürchtung, dass diese Leute irgendwie jetzt sich irgendwie feiern und sagen, sie haben jetzt da was erreicht. Also erreicht hätten sie dann, wenn sie gesagt haben, das gibt's nicht, wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung, weil dieses Argument mit Vorratsdatenspeicherung wäre irgendwas verhindert worden, ist völliger Schwachsinn. Guck dir das an. Es wird immer wieder gebetsmühlenartig gepredigt und das ist auch das, was die Zuschauer im Fernsehen sehen. Ja. Ja, wir haben ja hier das verhindert und hier das verhindert. Dabei ist es aus der Luft gezogen. Okay. Ja, also die Charlie Hebdo Anschläge, Boston Bombing und so weiter, die ganzen Dinger, die wir hatten, sind der Beweis dafür, dass Vorratsdatenspeicherung einfach nicht den Ermittlungsbehörden hilft, etwas gegen solche Dinge zu tun. Korrekt. Ja? Es ist einfach ganz klar. Und jeder, der was anderes erzählt, der lügt mit einer Agenda. Ja. Ja? Und auch dieses Schriftstück, das wirkt für mich wie von der Lobbygruppe Copy and Paste hier direkt mal als Gesetzesvorschlag. Ja. Ja, also da ist nichts ausgewogen. Es geht einfach nur darum, wie überwachen wir unsere Bürger, die wir eigentlich zu schützen haben. Und das geht eigentlich nicht. Also da müssen wir uns gegen wehren. Definitiv. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Safe the Internet und so, das sind natürlich alles gute Bündnisse, um sich auch da dagegen sozusagen zu schützen. Im Prinzip, klar, es ist halt jetzt irgendwas passiert hier in Frankreich und natürlich stehen jetzt auch unsere Minister unter Druck und sagen, sie sind jetzt im Zugzwang. Sie können jetzt nicht sagen, also andersrum, richtig wäre zu sagen, ja, sowas passiert, wir können keinen Terrorismus auf diesem Planeten verhindern, weil wenn jemand denkt, er wird irgendwas Böses tun und das irgendwie tut, dann passiert einfach so Sachen mal. Und das heißt nicht, weil jetzt irgendwo, also ich möchte es jetzt ganz nicht irgendwie verharmlosen, natürlich ist es unheimlich schrecklich, was da passiert ist, aber es gibt einfach Dinge, da kannst du keine Mauern und keine Methodiken aufbauen und Dinge einfach zu verhindern. Da müsstest du jeden Menschen kontrollieren und dann kommen wir in dieses Thema Minority Report, gell? Irgendwie habe ich dann alle Menschen sozusagen einen Chip implantiert und wenn irgendwas Doofes in ihren Kopf vorgeht, dann tue ich sie erstmal verhaften, weil sie könnten jetzt demnächst irgendwas tun, was nicht gut wäre. Ja. Und klar, natürlich jetzt werden dann alle Minister interviewt und sagen, oh mein Gott, ist dieser Anschlag passiert. Was tut denn Deutschland dagegen, dass sowas nicht passiert? Gell? Da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, sorry, wir haben alle irgendwie einen gesunden Menschenverstand und solche Dinge passieren. Das kann natürlich keiner sagen. Da wärst du natürlich direkt disqualifiziert. Nein, warum können die das nicht sagen? Ich finde, es ist ihre verdammte Verantwortung zu sagen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist normal. Du kannst nicht in den Kopf der Menschen reingucken. Genau. Und wenn jemand radikalisiert ist oder fanatisch ist und egal in welche Richtung, ob aus religiösen, politischen oder was auch immer Gründen, und er will etwas Schlimmes, Böses tun, dann wird er das tun mit oder ohne Vorratsdatenspeicherung. Korrekt. Da beißt die Muskeln also, Faden ab. Ja, es hat sich ja sogar gezeigt, dass die Flut der Daten, die vorhanden sind, gar nicht ausgewertet werden kann. Da gibt's weder die personellen Mittel noch, dass da ein Algorithmus drüber läuft, genau, der das dann erkennen könnte oder sowas. Das ist alles Lug und Trug, das gibt's nicht. Und trotzdem wird's immer wieder erzählt, wir können mit Vorratsdatenspeicherung solche Sachen verhindern, ohne dass gesagt wird, je mehr Daten wir haben, desto unübersichtlicher wird die Sache, ja, für uns. Wir können ja gar nicht mehr alles zuweisen und auswerten. Und wenn dann mal eine Aufklärung geschieht, dann ist es jedes Mal dadurch, dass die Arbeit von der Polizei richtig gemacht, genau, wurde und ganz normale Strafverfolgungsbehörden das ermittelt haben. Ich denke, das Problem ist natürlich auch ein Stück weit, sie probieren mit solchen Mitteln auch einfach da Arbeitsplätze freizusparen genau in diesen Ermittlungsbehörden. Ja, die haben schon wenig Personal. Jetzt probieren sie das sozusagen als Unterstützungswerkzeug zu machen, wo ich sage, ey, wenn du den Leuten einfach mal ein bisschen mehr Manpower gibst, dann werden sie bedeutend erfolgreicher. Ja. Wenn man jetzt anguckt, was gibt es auch diese eine Statistik, wie viel angebliche Terroranschläge denn in Deutschland denn durch diese Mittel ja dann eigentlich gestoppt wurden oder nicht zustande gekommen sind. Das ist eine ganz kleine Zahl, die ist, glaube ich, unter 10 gewesen. Wenn man jetzt mal denkt, was für einen Aufwand man betreibt, um das zu betreiben, plus nochmal, wie viele aus diesem System, weil die Algorithmen nicht gepflegt werden, sich die Daten so stark ändern, wie viel False Positive das es da jetzt sozusagen gibt. Das heißt, wie viel da irgendwo eine Maschine jemanden sagt, guck mal, hier gibt's einen potenziellen Verdacht, fahr mal dahin und guck dir das mal an oder ermittle mal dafür, was da an Ermittlungsaufwand noch als Overhead entsteht, ist unglaublich, weil natürlich irgend jetzt eine Maschine sagt, hier Potenzial ABC, da kann vielleicht in Zukunft was kommen. Das heißt, wir fokussieren unsere Ermittlungsbehörden, die eh schon total unterbesetzt sind, noch zusätzlich mit einer Belastung, dass sie sozusagen die False Positives prüfen müssen, statt jetzt sozusagen ihrer Arbeit nachzugehen. Genau, genau, ja, ja. Das ist halt einfach meiner Meinung nach die falsche Richtung. Und jetzt wird natürlich mit so einem Gesetzentwurf der Vorratsdatenspeicherung, auch wie auch immer sie jetzt letztendlich heißen soll, wird die Situation nicht lösen, weil da steht nicht drin, dass wenn wir jetzt eine Höchstspeicherfrist jetzt für Verkehrsdaten einführen, dass jetzt in den Behörden 20 neue Positionen irgendwie geschaffen werden müssen. Nein, das sind einfach eine zusätzliche Aufgabe, die mit dazukommt, die halt irgendwie mit dem vorhandenen Personal irgendwie gemacht werden muss. Ja, ja, ja. Vielleicht gibt es mal hier und da eine Stelle mehr, aber der Aufwand, der auf die zukommt, ist im Prinzip viel, viel größer. Ja, ja. Und das ist ja auch, aus dieser Not entsteht es ja auch, dass man dann halt genau solche Sachen dann bevorwortet jetzt ohne richterlichen Behalt oder Vorbehalt, dass wir sagen können, ey, du darfst es jetzt machen, weil einfach das Personal auch gar nicht da ist. Genau, gar nicht da ist. Ja, ja, ja. Du kannst nicht sagen, ey, du bist jetzt irgendwie was dran, jetzt musst du jetzt diese großen Umweg jetzt machen und sagen, hier noch den, da und da und das, das noch machen. Das können die Leute nicht, gell? Sie müssen irgendwie ihre Arbeit tun und jetzt noch zusätzlich noch einen bürokratischen Prozess noch irgendwie befolgen. Ich finde, das ist halt einfach die Entwicklung in die falsche Richtung. Und mit sowas machst du halt noch zusätzliche Hürden, was natürlich auch auf der einen Seite gut ist, weil, also wenn halt irgendwie eine Art von Vorratsdatenspeicherung hoffentlich mal, nee, andersrum. Ich muss den Satz anders beginnen. Wenn es keine Vorratsdatenspeicherung gäbe, müsste man praktisch nicht zusätzliche Stellen schaffen, die halt irgendwelche Prozesse jetzt da irgendwie in Gang bringen müssen, um was zu tun, sondern man könnte im Prinzip die Leute dafür einsetzen, ihre Arbeit zu tun und nicht noch zusätzlich mit dieser Arbeit noch belasten. Die Arbeit zu tun, die 40 Jahre oder 60 Jahre lang, genau, in unserer Bundesrepublik, genau, wunderbar funktioniert, genau, haben. Ja. Es ging ja auch, wie gesagt, wir haben ja eine Vergangenheit mit terroristischen Anschlägen, RAF und Co. Da hat es ja auch so geklappt. Trotz die RAF natürlich auch ab da angeführt wurde, die Rasterverhandlungen und so weiter. Aber jetzt zu modernen Mitteln wie die Vorratsdatenspeicherung zu greifen, weil man denkt, dass die Terroristen sich irgendwie auf Facebook verabreden. Also nicht mehr, ey, sorry, Leute, ist halt echt doof. Und die Leute, die ihr damit bekommt, das sind eh die kleinen Kriminellen. Ja, ja. Die großen organisierten. Das sind die, die es zu dämlich sind, genau, muss man so Sprengsatz sagen zu bauen, genau, wie die, genau, Sauerlandbombe. Die ist irgendwie dann, keine Ahnung, die da eine Suchmaschine konsultieren müssen, wie sie sowas machen können und keinen Tor benutzen können und sonst irgendwas. Die kriegst du damit. Aber die kriegst du damit auch, weil das sind einfach die Doofen, die willst du nicht haben. Und die, was wirklich eine Bedrohung sind, die sind viel, viel cleverer. Ja, das ist, kann man ja auch an anderen Beispielen sehen. Jetzt guck dir mal an, die professionelle Autoschiebemafia, ne? Das ist einfach eine Organisation, die erwischst du nicht, weil die halt irgendwo nachts ein Auto aufbrechen. Sondern das sind halt einfach dann, das sind professionelle Banden, die haben richtig Knete, ne? Die, wenn die jetzt, keine Ahnung, Edelkarossen klauen wollen, dann kaufen die sich die erste Edelkarosse. Dann haben die auch die Leute, die Manpower und den Grips haben, das Ding komplett zu zerlegen, das System zu disassemblen, zu verstehen. Und dann wissen die, wie sie so diese Dinge einfach abtransportieren. Ist dann keiner, der mit einer Scheibe einschmeißt und dann das Auto kurz schließt. Sondern das sind halt Leute, die wissen genau, ich baue hier den Spiegel ab, hänge da mein Device dran, dann dauert das 30 Sekunden, dann habe ich das Auto geöffnet, habe keine Spuren, keine Zerstörungsspuren und fahre ganz damit los und bringe das dann außer Landes und es fällt ja nicht auf, weil die Polizei wird mich auf der Autobahn ja anhalten, wenn irgendwie deine Scheibe eingeschlagen wäre oder was. Aber so, also ist das völlig, das haben wir noch nicht verstanden, dass man die Target Group, was sie da ausmachen, einfach die Leute sind, die dir eh durchs Netz oder ins Netz fallen. Doch, ich glaube, die haben das schon verstanden, dass das so ist. Die wollen ja die Vorratsdatenspeicherung und Dinge wie das nicht, um wirklich Verbrecher zu finden. Das ist ja nur der Grund, der erzählt wird. Die wollen das ja aus ganz anderen Gründen. Die wollen das ja aus wirtschaftlichen Gründen, um es den zum Beispiel Bitkom und so weiter, die Lobbyverbände, die wirtschaftlichen, diese Gesetzesvorschläge kommen ja von denen und die verfolgen ja eine Agenda. Klar, natürlich wollen die SINA-Boxen platzieren, da die IT-Anbieter sozusagen mit zu pushen und so weiter, ganz klar. Netzneutralität zu brechen und so Dinge. Ja, also das ist ja das Perfide bei der ganzen Sache, dass das nur ein vorgeschobenes Argument ist. Ja. Und täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder dasselbe. Aber das ist halt, gut, wir müssen halt einfach dagegen kämpfen. Ne? Das bringt einfach nichts, dass wir da uns mit der Sache einfach zufrieden geben. Also auch da heißt es halt, man kann sich, also wenn man jetzt selbst drahtlos dasteht, was macht man jetzt hier? Man kann sich natürlich dann Leuten wie der Netzpolitik kann man unterstützen, CCC, Digitalgesellschaft und wie sie alle heißen. Abgeordnete anschreiben, genau, oder anrufen. Also das sind dann Möglichkeiten, wo auch jeder Einzelne von uns was tun kann, um halt genau dagegen vorzugehen. Deswegen lebt man ja immer in der Demokratie, damit man eben nicht außen vor sind, sondern dass man mitwirken kann. Genau. Demokratie ist nicht alle 4 Jahre zur Wahl zu gehen, sondern das ganze Jahr mitzuwirken. Genau, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ja, mitwirken. Es gibt ja auch so eine Veranstaltung, wo viele Leute mitwirken. Warst du eigentlich schon mal auf der Republika? Leider noch nein. Nee. Ich war dieses Jahr das erste Mal auf der Republika. Ja, erzähl mal. Andersrum. Vielleicht muss ich mal sagen, wie ich so ein bisschen die Republika immer wahrgenommen habe. Ich habe die Republika wahrgenommen als Konferenz für Blogger. Also ich habe das nie so wahrgenommen, als dass da meine Filterbubble, meine Peergroup da irgendwie unterwegs ist. Aber da ich dieses Jahr viel Zeit hatte, hatte ich mal gesagt, komm, guck's dir das mal an und wollte eigentlich nicht so als Besucher auf diese Republika gehen, sondern ich habe da mit Clemens und Wetterfrosch gesprochen, die sind beide sowas auf der Republika für das Netz machen. Und da ich ja so ein bisschen Erfahrung so im Thema Netzbereich habe, habe ich einfach mal die angeschrieben, sagte, pass auf, ich habe da irgendwie Zeit zu dem Zeitpunkt, könnte mich irgendwie anbieten, als Kabelträger auf dem Netz, auf der Republika euch irgendwie dazu helfen und zu unterstützen. Und das war eigentlich so mein primärer Fokus. Und dann bin ich das erste Mal auf diese Republika gegangen, habe mich da halt bei den beiden halt irgendwie vorstellig gemacht und sagte, hey, pass auf, ich bin jetzt hier und wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt ihr Bescheid, ich hab Zeit und Lust, euch irgendwie zu unterstützen. Und klar, wir haben dann so ein paar Netzwerkproblemchen da gehabt und gemacht und getan, so ein paar Tage vorher und auch am Tag vorher, die wir dann irgendwie ausgemerzt haben. Und eigentlich lief das Netz dann auf der Republika relativ gut, also wir hatten relativ wenig Probleme. Und dementsprechend hatte ich auch so ein bisschen mal Zeit zwischendrin mal über diese Republika zu laufen. Und die Republika es war in meiner Außenwahrnehmung so, wie gesagt, die Konferenz, wo so die Hipster-Blogger sich da irgendwie treffen und die ganzen Social-Media-Manager, die halt irgendwie sagen, pass auf, mein Handy ist stärker als ein Fax. So nach dem Motto, damit habe ich mehr Reichweite, und war für mich so eine Subgruppe, mit der ich eigentlich nicht so viel zu tun habe. Und auch mit diesem kommerziellen Hintergrund der Republika, also mit den großen Sponsoren, die auch Talks kriegen, die halt da ihren Freiraum haben, mit dieser Messe davor. Das ist eine Sache, die kenne ich gar nicht. Ich bin halt irgendwie auf Chaos-Veranstaltungen unterwegs, also vom CCC die Veranstaltungen, und das ist halt eine komplett andere Geschichte. Aber ich habe auch gemerkt, ich glaube, auch diese Peer Group, die jetzt nicht bei mir in der Bubble ist, braucht auch ihre Veranstaltungen. Ich glaube, die Themen, die da angesprochen werden, trotz des ganzen kommerziellen Geschichten, die sind wichtig. Und man merkt ja auch, dass Leute aus dem Netz, also jetzt aus Netzpolitik und Co., die das ja auch mitveranstalten, dann auch Themen platzieren. Und ich glaube, das brauchst du auch, weil du sprichst auch eine ganz andere Peer Group und auch eine ganz andere Medienwelt damit an. Und so habe ich mir halt dieses Jahr die Republika aus der Perspektive angeguckt und war überrascht, wie viele Leute, wo ich dachte, das sind eigentlich keine Republika-Kandidaten, trotzdem auf der Republika sind, entweder auch da als Teilnehmer oder als Sprecher. Und war sehr überrascht, dass doch die Peer Group, wo ich von der ich was halte, da auch stark vertreten war. Ja. Und irgendwie ist es doch eine, glaube ich, eine wichtige Veranstaltung, die wir brauchen. Meiner Meinung nach, also ich wäre jetzt so als Teilnehmer, glaube ich, da nicht hingegangen. Aber man sieht halt doch viele Leute, die halt irgendwie in diesem Netz leben, fürs Netz kämpfen. Und auch Thematiken, die halt auf der Republika aufkommen, über die ich mir auch noch gar keinen Gedanken gemacht habe. Es war auch für mich auch teilweise sehr inspirierend. Und ich habe, glaube ich, mehr Vorträge auf der Republika gesehen in den paar Tagen, wie auf den letzten 5 Kongressen zusammen oder so. Ja gut, wenn man auf dem Kongress ist, geht man ja nicht auf Vorträge. Also das ist, wäre ja Quatsch, wenn man es sich nachher in YouTube angucken kann. Naja, mit der ccc.de in YouTube. Ja, genau. Ja. Aber war interessant. Also ich glaube, wir brauchen so eine Art Veranstaltung. Ich glaube, den Kongress haben wir zwar sehr stark thematisch auch geöffnet, also jetzt auch gerade politisch, netzpolitisch, aber die Republika hat, glaube ich, nochmal einen anderen Fokus, wo eine andere Art von Netzgemeinde wohnt. Und natürlich brauchen die auch ihre Veranstaltung und auch ihre Themen. Da gibt es zum Beispiel auch Themen, die mich jetzt weniger berühren, aber die auch so diese ganzen Social Media Manager und Teilnehmer da in dieser Bubble irgendwie doch benötigen. Ja, also fand ich sehr interessant. Und auch da, glaube ich, viele Leute gehen nicht auf die Republika wegen den Vorträgen, sondern sich da irgendwie auf dem Hof zu treffen. Ja, mit den Leuten zu reden, genau. Rumzuhacken, irgendwas Neues anzustellen. Genau. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, auf der Republika gibt es halt auch viele Leute, die halt sehr technisch fremd sind. Ja. Das war mir so ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch. Ich dachte, für mich war so ein bisschen netzaffin, heißt auch technikaffin. Und da habe ich Leute gesehen, die netzaffin sind, aber nicht technikaffin. Das war für mich auch eine komplett neue Erfahrung. Ich habe die Tage ein YouTube-Video gesehen von der Republika 2014 mit der Hannah Fry. Mhm. Das ist so eine Mathematikerin aus England. Ja. Und in den Kommentaren stand dann sowas wie, wie frech das doch vom Publikum gewesen wäre, nicht mathematische Fragen zu stellen auf diesen mathematischen Vortrag, ja, den sie da gehalten. Also es ging irgendwie um die Auswertung von den London Riots. Ja. Ja. Und da haben die da so eine Auswertung drüber laufen lassen und haben das verglichen mit Daten, die es schon gibt vom Einkaufsverhalten. Ja. Ja, und da hat sich dann halt gezeigt, die rioten so, wie sie einkaufen würden. Ja, also im Umkreis und so weiter. Und das war ein recht spannender Vortrag. Und in der Q&A haben die Leute halt nur so Sozialbelange gefragt. Und in den YouTube-Kommentaren halt, wie frech das doch gewesen wäre, jetzt da sie auf soziale Sachen anzusprechen, wenn sie doch da einen mathematischen Vortrag hält. Und das ist genau das, was du meinst. Das Publikum ist einfach nicht technisch. Das ist halt einfach, das sind die Menschen, die benutzen zwar das Internet, aber wissen nicht so genau, wie das alles funktioniert. Das stimmt schon. Und ich habe auch gemerkt, zum Glück gab es auch viele Thematiken, die genau das gezeigt haben. Wie funktioniert das so ein bisschen hinten dran? Und ich glaube, die waren auch relativ gut besucht, weil ich glaube, diese Leute wollen auch verstehen, wie das hinten dran funktioniert. Die sind zwar, ich glaube so, die Aussage ist, es ist ein guter Benutzer, aber jetzt kein Technologietreiber jetzt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die Leute auch irgendwie abholt und sagt, hey, es gibt hier eine Veranstaltung für dich, die Republika, da kannst du hingehen und kannst du was erfahren. Ich glaube, dass viele Leute auf die Republika gehen würden aus dieser Peer Group, aber nie auf den Kongress. Weil ich glaube, das wäre ihnen dann schon too much. Das ist für die schon weit, weit außerhalb ihres Horizontes. Und ich glaube, mit so einer Republika, die sich so dazwischen irgendwie dazwischen stattfindet, ist es, glaube ich, für die greifbarer und griffiger. Weil natürlich auch für den ihre ja, berufliche Existenz, irgendwie Peer Group, da halt natürlich auch diese Vorträge sind, die für die related sind. Plus nochmal, wie sieht's denn eigentlich under the bonnet aus? Ja, auf dem Kongress wäre es so zu viel under the bonnet, was sie nicht verstehen, und kein anderes Vortragsprogramm für ihre Peer Group oder für ihr berufliches Dasein. Wobei der Kongress sich da ja auch sehr gewandelt hat. Zum Glück, ja. Früher war das ja wirklich nur Hardcore-Nerdy-Stuff. Genau. Und heute ist es ja wirklich für jeden was dabei. Genau. Also ein normaler Mensch auf dem Kongress, der langweilt sich nicht. Egal, nee, wie abgefahren die Themen sind, der findet da trotzdem was für sich. Ja. Aber dennoch fand ich jetzt die Veranstaltung, trotz dass sie kommerzieller ist als der Kongress, gut und interessant. Und ich denke, dass man dieses Konzept der Republika irgendwie beibehalten muss. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die jetzt seit 9 Jahren da sind. Nächstes Jahr ist ja die 10. Republika. Die sagen, ja, sie kommen ja auch eher aus dieser Nischenveranstaltung. Die haben ja irgendwie, war das mal genau der Kongress, nicht kommerziell für Blogger. So hat mir jemand mal gesagt. Und dann hat sich das über die Jahre natürlich weiter ausgebaut. Ich habe mit einigen gesprochen, ob das gut oder schlecht ist. Ich hatte ganz geteilte Meinung mitbekommen. Andere sagen, ja, es ist gut, dass wir das ausgebaut haben, die Republika jetzt so ist, wie sie ist. Das war einfach die nächste logische Konsequenz. Und andere sagen, naja, irgendwie bin ich jetzt nur noch aus beruflichen Gründen hier, um halt genau Vortragsprogramm hier anzugucken und hier 4, 5 Leute fürs Business zu treffen. Und dann war es das aber auch. Weil es ist mir einfach zu kommerziell, zu much gewesen. Aber auch derjenige wird wahrscheinlich nur schwerlich ohne Erkenntnisgewinn aus der Republika rausgehen. Naja, also ich glaube nicht, dass jetzt keiner auf die Republika gehen wird und sagt anschließend, war alles doof, scheiß Veranstaltung, ich gehe wieder. Ich denke, diese Veranstaltung hat auf jeden Fall, sie ist halt sehr gut organisiert, definitiv. Also man merkt halt, dass halt natürlich auch mit so einem Sponsoring und auch mit diesen Bereichen, dass natürlich auch ein anderer Grad an Professionalisierung da reinkommt, wo ich jetzt nicht sagen will, dass der Kongress nicht professionell ist. Aber wenn du halt irgendwie so Medienpartner hast, die halt darauf achten, dass du halt irgendwie da 5 Slots hast, da kriegst du halt, glaube ich, auch einen ganz anderen Druck von außen, als zu sagen, okay, du vergibst jetzt irgendwie 5 Slots an deine Peer Group, gell? Nee, ist klar, die Freiwilligen auf dem CCC in Hamburg oder so, die machen alle einen klassen Job, keine Frage. Und es ist auch alles sehr professionell. Aber halt muss abstinken gegen jemand, der das 5-mal im Jahr so eine Veranstaltung macht und weiß, wo die Probleme liegen und sich dann darauf einstellen kann und so weiter. Und das sind ja Firmen, die machen sowas professionell. Die machen sowas jedes Jahr x-mal und haben da Expertise. Obwohl ja auch die Republika ja auch ganz, ganz viele freiwillige Helfer hat. Also dieses Jahr waren es 500 Stück, die da dafür sorgen, dass diese Veranstaltung irgendwie aufbetrieben wird und wieder abgebaut wird. War ich auch sehr überrascht. Also wusste ja jetzt nicht, was da auf mich zukommt, wie viele Helfer es gibt, aber nachdem ich ja jetzt da in dem Helferteam da drin war, sieht man auch mal, mit wie vielen Freiwilligen auch die Veranstaltung gestaltet wird, weil ich denke, wenn du jetzt das wirklich alles in Manpower investieren müsstest, kannst du nicht bezahlen. Und trotz für eine Business-Veranstaltungen sind die Preise, glaube ich, noch recht human. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, ich kenne es ja aus meinem Business-Umfeld, wenn ich halt da irgendwie auf eine 3-Tage-Schulung gehe von irgendwie Produkt ABCD oder Technologie irgendwas, dann bist du halt so locker mal im 4-stelligen Bereich. Mhm. Und auf der Republika ist es ja wirklich noch 3-stellig, wo du sagen kannst, okay, wenn du jetzt irgendwie aus dieser Filter Bubble kommst, irgendwie aus der P-Group kommst, ist es noch ein humaner Preis. Ja, natürlich klar. Auch eine ganz andere Gestaltung, Preisgestaltung wie jetzt unsere Kongress- oder CCC-Events, aber denke ich immer noch sehr, sehr erschwinglich und nach wie vor, wenn halt Leute da irgendwie freiwillig helfen, ich glaube, du kriegst irgendwie nach einem Tag Hilfe, kriegst du irgendwie einen freien Eintritt, was ich auch absolut okay finde, wie die es da gestalten. War jetzt da jetzt gar nicht so involviert in die Geschichte, wie das da gemacht wird, aber so die Leute, die ich mitbekommen habe, die haben dann halt gesagt, okay, ich kann mir das irgendwie nicht leisten, will aber irgendwie trotzdem dabei sein, also helfe ich irgendwie einen Tag aufbauen oder abbauen, dadurch kriege ich halt freien Eintritt, also ist auch nach wie vor nicht so, dass sie jetzt nur auf Geld getrimmt sind und sagen, ey, ich kriege hier, also ich will es halt nur machen, um halt maximal Profit rauszuziehen, sondern die haben da schon noch einen sehr, sehr guten, ausgewogenen Anspruch an zwischen Professionalisierung, aber dennoch nicht zu arg. Ich will jetzt wirklich den letzten Euro dann noch irgendwie rausquetschen. Ja, das ist auch unglaublich, die Anzahl der Vorträge, die da aufgelaufen sind dieses Jahr, das ist ja unglaublich. Ich glaube, 54 Stück oder so habe ich. Kommst du ja gar nicht durch, das ist ja Wahnsinn. Haben auch mehrere Stages, auch für mich auch komplett neu. Wie gesagt, ich war nie auf dieser Veranstaltung, dass es da echt so einen Hallenbereich gibt, der so aus, glaube ich, 3 oder 4 Bühnen besteht und die Leute mit Kopfhörern da sitzen und sich die Vorträge anzuhören, weil die so dicht beieinander sind. Fand ich ein cooles Konzept. Aha. Was man halt, hat mir auch so ein paar Ideen gegeben für mich und meine, wie gesagt, mein Wirken im CCC, was man so machen kann an Ideen oder an Möglichkeiten, wo man halt so sagt, okay, stimmt, das sind echt gute Anreize, an die haben wir noch gar nicht gedacht. Ja, ich habe mir da so ein paar Vorträge angehört und angeguckt, also alles, was so, ja, so, sag ich mal, so eher netzaffine, technikaffine Themen waren. Da gab es einen sehr, sehr interessanten Vortrag Beyond the Camera, Panopticon. Das war ein sehr interessanter Vortrag, wo halt jemand so ein bisschen, ja, gegen einen Ami, der halt so ein bisschen über Vorratsdatenspeicherung und verschiedene Sachen halt spricht, halt wie böse halt diese Konzerne sind. Sehr unterhaltsamer Vortrag. Ich hatte jetzt den nur so, also ich habe jetzt den nicht in Persona dort gesehen, sondern nur im Stream, weil wir halt da im NOC saßen, also im Network Operating Center, und hatten halt für Testzwecke 2 Bildschirme aufgebaut, wo halt die Streams, die wir halt da ausgeliefert haben, halt irgendwie als Mute mitlaufen. Aber ich konnte mich halt dann auf den Stream halt mit draufschalten, um halt da mit einem Ohr zuzuhören. War sehr interessant. Genauso kann ich halt irgendwie empfehlen, halt Alexander Gerst, der war ja unser Mann im All. Unser Mann im All, sage ich immer. Der macht ja, seit er zurückgekommen ist, ja eine relativ viele Vorträge. Und war auch auf der Republika, hat auch seinen Vortrag auf dem Republika gehalten. Das ist ja jetzt ungefähr immer der gleiche, was er jetzt auch die letzten Monate auch hier, was ich, war ja im Technikmuseum Speyer, war in Berlin, war jetzt irgendwie in Künzelsau, habe ich gesehen, die Tage. Da hält und da die Massen begeistert mit seinem Vortrag. Der ist halt extrem unterhaltsam, der Mann. Der ist halt einfach gut und witzig und der macht das total klasse. Und den habe ich mir halt im Stream angeguckt. Ich hatte jetzt schon einen anderen Vortrag von ihm gesehen, der recorded wurde. Also war jetzt nichts Neues, aber trotzdem auf der Republika zu sprechen war cool, dass auch so ein Publikum bedient wird. Mhm. Da habe ich auch noch anschließend war Philipp Banse, der hat ja DCTV, genau, hat er und hat ihn anschließend nochmal 20 Minuten interviewt, ist auch sehr zu empfehlen, werde ich auch nochmal verlinken. Dann habe ich mal auf Andreas Gerst seine Homepage geguckt, die ist ja wirklich sehr antik. Ich hatte ja so ein bisschen mehr erhofft, dass man halt so irgendwie eine Timetable sieht, wo er als nächstes wieder spricht mit seinem Vortrag, einfach so aus Interesse. Bin ich jetzt irgendwie nicht so auf die Stelle fündig geworden. Ich habe gesehen, der hat irgendwie so eine Facebook-Seite, die irgendwie gepflegt ist, wo er auftritt oder berichtet auch so ein bisschen von da, wo er schon aufgetreten ist. den sein ESA-Blog ist auch nicht relativ, also auch nicht aktuell, was das betrifft. Ich habe da jetzt noch nirgends so eine Terminübersicht gesehen, wo er irgendwie da, wo er drüber spricht. Social Media Berater. Genau, das dachte ich mir nämlich. Das war nämlich genau der Grund, wo ich mir dachte, ey, du bist jetzt hier auf so einer, wirklich auf so einer Blogger Social Media Veranstaltung. Irgendwie hat er da auch ein Defizit da. Ja. Dass er da irgendwie da ein bisschen mehr. So die Basics, dass man da so eine Anlaufstelle hat. Genau. Ja. Weil ich dachte mir, komm, auf der Homepage wäre es irgendwie pflegen. Bin irgendwie morgen in Berlin und übermorgen in Hamburg, aber da bin ich nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht hat ja jemand da einen Link, wo. Ist das dieses planet3.de? Genau, planet3.de. Die aber auch nur eigentlich verlinkt auf seinen ESA-Blog da und seinen Twitter-Account. Ist auch nicht so spannend gewesen. Hat mir da echt ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, der wäre da eher so ein bisschen mehr auf Zack. Mhm. So wie er mal erzählt. Es mehr der Macher als der. Ja, aber wie gesagt, den Vortrag von ihm, also wenn er mal irgendwo in der Nähe ist, auf jeden Fall hingehen, angucken, das ist immer total unterhaltsam. Und ansonsten, der Republika-Vortrag wurde ja auch recorded, den kann man sich auch angucken. Ja, den habe ich auf jeden Fall noch auf der Watchlist. Ja, auf den, das ist sehr unterhaltsam, also macht es echt gut und auch total süß. Anschließend ist so eine Fragerunde, natürlich ganz, ganz viele kleine Kinder, die auch da Fragen stellen, das ist echt total klasse gemacht. Ja. Und dann gibt es noch ein Foto mit kleinen Kindern irgendwie auf dem Gelände der Station, wo die Republika stattfindet, wo halt da irgendwie Alexander halt zwischen den ganzen kleinen Kiddies da ist, das ist echt total super. Mhm. Und natürlich, das macht er wohl auf jeder Veranstaltung ein Selfie mit dem Publikum. Also wo er halt gesprochen hat, dann stellt er sich halt irgendwie vor das Publikum, da gibt es halt irgendwie eher im Vordergrund und das Publikum im Hintergrund. Das ist auch immer recht cool gelungen auf der. Hast du mal bei Instagram geguckt? Vielleicht hat er da was. Ich habe keinen Instagram-Account und verfolge auch dieses Social Media Network nicht so extrem. Müssen wir mal gucken, ob der da. Vielleicht hat er da was. Da was, ja. Stehen irgendwie. Twitter ist ja auch bei ihm relativ dünn. Klar, zwar schon ein bisschen was, aber jetzt nicht so was, wo ich sage, es ist jetzt irgendwie Twitter-affin. War also, fand ich gut. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist große Empfehlung. Ja, dann habe ich mir noch einen angeguckt. Lügen für die Vorratsdatenspeicherung. Das ist. Habe ich auch noch auf der Watchlist. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr zu empfehlen ist. Oh, die Seite nicht. Na gut, das ist das übliche Problem wieder. Ist von genau, ist vom André Meister. André Meister ist bei netzpolitik.org. Ach so, doch, den habe ich schon gesehen. Der natürlich ist, mit André Meister, den. Ja, klar. Genau. Clemens hat nur auf der Veranstaltung ganz liebevoll Rotkäppchen genannt, weil er so einen roten Hut auf hatte. Ja, ich habe auch auf, ja. Sehr zu empfehlen. Ein super. Also im Prinzip das, was wir heute schon besprochen haben, nochmal sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht in der Stunde. Ja, stimmt. Ich finde, es ist ein super Schreibling auf Netzpolitik, ist ein sehr, sehr guter Netzlobbyist, ist echt einer der Guten, ist auf unserer Seite. Ich mag auch seine Vorträge. Manche sagen ja, er ist ja extrem anstrengend zuzuhören. Weil er hat so ein bisschen eigenartige Stimme, ja, und Stimmlage. Genau, Stimmlage. Für einen Akzent kann er ja nichts, aber für die Stimmlage, ich sage mal, ich kann André problemlos zuhören. Also, ja, ich habe da auch eine hohe Toleranz. Also bin da völlig entspannt da, wenn er spricht. Der ist ja auch öfters mal bei Logbuch Netzpolitik. Genau, richtig. Von daher kenne ich ihn ja eh schon. Genau, ich denke mal, an die Stimme gewöhnt ist es, glaube ich, was anderes. Überhaupt kein Problem. Manches verstehe ich nicht, warum man überhaupt diese Debatte aufmacht. Also für mich ist der Inhalt wichtig und nicht, wie er es, ob er jetzt da irgendwie komisch spricht oder nicht. Also da schenke ich da keine. Ich auch. Also der Vortrag ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Genau. Ja. Ist sehr gut. Ich hätte auch eine Empfehlung. Erzähl. The Cory Doctorow. Also selten so eine flammende Rede für Freiheit und gegen für Netzneutralität und gegen Überwachung und so weiter. Großartig. Von wem gehalten? Cory Doctorow. Ah, okay. Ja, stimmt, das ist doch dieser Science-Fiction-Autor. Genau. Genau. Ja, da hatte ich gerade irgendwas zu tun, gerade auf deiner Republika. Und ganz viele sind dahingeströmt zu dieser ich kannte den gar nicht. Ich kannte bloß seine Science-Fiction-Geschichten. Und ich wusste gar nicht, dass der so Vorträge hält. War also, ich überrascht. Fantastischer ja? Vortrag. Also ganz ausgewogen und ruhig präsentiert, aber jedes Wort sitzt. Okay. Ganz großartig. Ich hatte gestern Abend so noch mir angetan, was heißt angetan? Angeguckt den Vortrag von dem Netflix-Gründer. Ah, okay. Da ich ja seit Jahren Netflix-User bin und es ja ganz cool finde, war halt irgendwie der Vortrag, dachte ich mir, naja, was sucht denn der jetzt auf der Republika? Das war für mich so irgendwie so ein Marketing-Vortrag. Aber als ich drüber ein bisschen gelesen hatte, sagten, oh, dass alle ein sehr guter Vortrag ist und erzählt halt so ein paar Sachen über Netflix, wer dazugekommen ist, so ein paar Nebensätze, was für ein Problem es ist mit Vermarktung von Serien, also aufgrund der rechtlichen Lage in allen Ländern, was für ein Fuck-up das ist, weil das ja irgendwie alles so TV-Channels driven ist, die verstehen das Konzept ja nicht und so weiter. Und erzählt so ein bisschen, warum sie halt auch eigene Serien produzieren, die ja auch alle sehr erfolgreich sind. Also ich habe jetzt nicht wirklich welche geguckt, aber ich habe nur gelesen, dass halt Orange is the New Black und unser Telefon klingelt hier im Clubraum, lass mal klingeln, sehr erfolgreich waren und was so die Idee dahinter war. Und das ist natürlich klar, logischerweise, weil sie selbst produziert haben, auch selbst vermarkten können, auch weltweit. Und das war wirklich, fand ich, ein sehr interessanter Vortrag. Auch da im Prinzip genau diese Urheberrechtsgeschichten, die beschränken seinen Markt halt. Gell? Natürlich würde er wollen, dass er in allen Ländern alles anbieten kann, gell? Geht halt nicht. Und auch die Fragesession war anschließend auch sehr interessant. Und ich fand es einen sehr interessanten Vortrag, der jetzt nicht thematisch bezogen war, Netflix wissen die geilsten, sondern so, wie er halt dazu gekommen ist. Es war halt eher so eine Art Unfall. Es kam halt irgendwie aus dem Enterprise-Bereich und jetzt in den Consumer-Bereich. Fand ich sehr interessanten Vortrag, war sehr unterhaltsam. Na klar, natürlich immer so, auch man merkt halt, er ist Amerikaner, gell? Es hat irgendwie alles total geil und es hat passiert und Glück gehabt und so und wir sind halt die coolsten. Aber war interessant. Vor allem eine Frage fand ich sehr interessant. Ich habe mich jetzt damit nicht beschäftigt, wieso das Arbeitsverhältnis bei Netflix ist. Aber da kam halt genau irgendwann diese Frage auf, dass halt Netflix wohl sehr stark unter der Hire-and-Fire-Mentalität leidet oder ja dafür bekannt ist und erzählt halt so ein bisschen, warum das so ist. Gell? Und ich habe ihm zwar die Geschichte nicht ganz abgekauft, aber es war ein interessanter Blickwinkel, den er erzählt hatte, wo er halt sagte, naja, wir sind halt irgendwie ein Olympiasportteam, das heißt, wir haben halt so, wie halt ja bisher so sind, die Besten der Besten der Besten der Besten, ja, und wenn du halt nicht performst, fliegst du raus. Gell? Und auf der einen Seite, klar, Hire and Fire, auf der anderen Seite sagt er halt irgendwie, er will halt mit Leuten zusammenarbeiten, die ihn nach vorne bringen, ja, und halt keine Bremsen. Und erzählt er halt so ein bisschen so die Problematik, was es bedeutet halt, wenn man halt irgendwie zu Unternehmen kommt oder ein Unternehmen halt schon gearbeitet hat, wo halt Leute sagen, oh, ich bin jetzt irgendwie seit 25 Jahren da und die sich halt dann weniger bewegen sozusagen, die halt eher bremsen und man um solche Leute halt außen rum arbeiten muss und halt natürlich mit dieser Hire-and-Fire-Mentalität du das halt eher nicht haben kannst, weil halt diese Leute dann sozusagen rausfallen aus diesem System. Ja. Und das fand ich interessant, diesen Aspekt, den er halt da angesprochen hatte, das hatte ich gar nicht so betrachtet. Letzten Endes würde man sagen, ja logisch, vollkommen klar, kann ich nachvollziehen, aber jetzt gerade in diesem Unternehmen Netflix fand ich das wirklich sehr, sehr interessant, wie er halt darüber sprach und wie da seine Erfahrungen damit sind. Fand ich gut. Ja, also die Amerikaner haben da ja sowieso eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Klar. Also das ist, lässt sich sowas von überhaupt nicht mit unserem Herangehen an Dinge vergleichen. Klar. Ja. Es ist so grundsätzlich unterschiedlich. Hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Es ist gut, dass wir Kündigungsschutz haben, ja, in Deutschland und so Sachen. Aber der positive Effekt, der aus so einer Hire-and-Fire-Mentalität natürlich auch entsteht, ist, dass derjenige, der zwar kurz nur bei Netflix gearbeitet hat, dann aber immer noch behaupten kann, hey, ich habe bei Netflix gearbeitet. Ja, und der nächste Arbeitgeber weiß das dann womöglich zu schätzen. Ja, klar. Und stellt ihn aufgrund dessen erst ein, ja. Auch dieses Scheitern, ja. Ja. Wenn eine Firma pleite geht oder irgendwas und man macht da wieder was Neues. In den USA komplett anders. Klar. Ja? Also die haben da eine ganz andere Herangehensweise und ist auch für einen Europäer erstmal gar nicht so zu verstehen. Ja, das ist richtig. Ich habe ja 10 Jahre in so einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Also ich kenne das natürlich jetzt, ich kenne es sehr gut. Klar, es ist halt für den Europäer halt eine ganz anderen Sichtwinkel, den du halt da bekommst. Das stimmt, das ist ein interessanter Aspekt, weil ich glaube, wenn jemand noch nie in amerikanischen Unternehmen gearbeitet hat und sieht diesen Vortrag, ist es, glaube ich, noch interessanter für ihn. Ja, okay. Okay, hatte ich gar nicht dran gedacht. Siehst du, das ist ein interessanter Punkt, den ich jetzt gar nicht beachtet hatte, weil ich kenne es halt, also viele Sachen, die er erzählt hatte, war halt, ja, klar. Aber wer halt natürlich diese Mentalität gar nicht kennt, das ist, glaube ich, auch ein recht interessanter Einblick dann für jemanden. Ja. Plädiere ich sowieso dafür, viel mehr amerikanischen Content sich reinziehen mal, damit man auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken kann, ja? Ja, genau. Ja, das ist also, ja, Republika, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich nächstes Jahr auf die Republika gehen? Würde ich jetzt sagen, jein. Die Veranstaltung hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, ja, das ist meine Veranstaltung, da muss ich unbedingt hin. Aber ich fand die Veranstaltung sehr gut. Ich finde sie sehr unterstützenswert. Vielleicht, wenn sie mich nächstes Jahr wieder fürs NOC haben wollen und ich Zeit habe, würde ich mich wieder fürs NOC irgendwie breitschlagen lassen und den Leuten da irgendwie unter die Arme greifen. Für mich ist es jetzt nicht die Pflichtveranstaltung. Ich bin halt eher CCCler und dementsprechend. Aber wenn du jetzt da gewesen wärst, ohne helfen zu wollen müssen, / ja, und du hättest dir nur Vorträge angehört, hätte sich das dann auch genauso für dich gelohnt oder war dieses hinter den Kulissen? Ich hatte diesen Anreiz nicht, glaube ich, der Vorträge. Ich habe auch vorher, also ich bin da hingegangen, ich wusste gar nicht, was für Vorträge überhaupt laufen. Ich habe mich da mit diesem Fahrplan überhaupt null auseinandergesetzt. Okay. Mhm. Auch so mit dem Vorfeld, was die Republika ist und was sie bietet und wer da kommt und was für Veranstaltungen noch da sind, habe ich mich null damit beschäftigt. Also ich bin da wirklich so hingekommen wie die Jungfrau zum Kinde und sagte so, hier bitte ich und ich gucke mir das jetzt mal an. Ich will mal beobachten. Okay. Aha. Also war für mich, wie gesagt, ich hatte halt das aus diesem Kontext, da trifft sich so die deutsche Blogger-Elite oder die europäische Blogger-Elite und beweihräuchert sich, wie viele Follower sie haben und was für tolle Social-Media-Strategien sie für ihre Unternehmen da irgendwie entwickelt haben. Das war so ein bisschen für mich der Eindruck. Und wie hat dir der Vortrag von Sascha Lobo dieses Jahr gefallen? Sascha Lobo war gar nicht da. Das war das Einzige, was ich mitbekommen habe. Das ging ja so durch die Kanäle, die ich so mir angucke, dass da diese Lage der Nation irgendwie. Wir haben dieses Jahr wissen wir nicht, was wir machen sollen. Ne? Also ja, keiner weiß, wohin die Richtung geht, ohne Logos, Worte. Ja, das war's. Wir können uns jetzt auch gleich alle ertränken. Genau, ich hatte auch so ein bisschen so das Gefühl, als dass er so der Messias war, dieser Veranstaltung. Und dann dachte ich mir so, hey, jetzt schreiben die alle, dieser Lobo kommt nicht und Lage der Nation. Und da war ich so ein bisschen doch interessiert, was der so zu verkünden hatte. Und hatte mir doch wirklich dann ausschließlich dann diesen Vortrag von letztes Jahr angeguckt, wo er irgendeine Vogelart da irgendwie debattiert hatte. Picassine. Genau, ja, irgend so ein Vogel. Und da natürlich mit seiner provokanten Art da das Ganze auf den Punkt gebracht hatte. Ich habe mir, glaube ich, 20 Minuten aus diesem Vortrag angeguckt. Der war sehr gut überspitzt, fand ich interessant. Aber wo ich mir dachte so, irgendwie, ja, auf der einen Seite hat er schon ein bisschen recht. Klar, dass da so ein Vogelverein da mehr Knete generiert und einnimmt für die Thematik Vogel, als wir für die Freiheit unseres Netzes. Den Punkt fand ich sehr gut. aber ich mir dachte so, naja, was soll er dieses Jahr erzählen? Er kann sich nur wieder im Prinzip an einem anderen Beispiel... Nee, unkreativ ist er ja nicht. Also kannst du ihm alles vorwerfen, aber unkreativ ist er nicht. Also der hat wieder was Gutes gefunden, wenn er, mit Sicherheit. Okay, aber nach wie vor, glaube ich, ist jetzt ein Jahr später, die Situation hat sich nicht verbessert. Habe ich so das Gefühl. Ja, richtig. Aha, aha. Und darum... Ja, ich glaube, der Veranstaltung fehlt mehr Netzaktivismus jetzt, was halt durch Netzpolitik zwar reingetragen wird und auch sich schon in dem Vortragsprogramm widerspiegelt, aber ich glaube, an der Zuhörerschaft, da spiegelt sich das nicht so wider. Das ist eher so, man fängt die Leute nicht so stark ein, dass sie sich mehr für netzpolitische Themen oder für Freiheit des Netzes engagieren. Ja gut, ist ja auch keine Gehirnwäsche-Veranstaltung. Nee, ist ja auch vollkommen okay. Ist schon okay, die Leute aber langsam ranzuführen. Aber ich wünsche mir das eigentlich mehr für diese Veranstaltung, dass die Leute da irgendwie euphorischer sind zu sagen, ja, wir können auch unsere berufliche Tätigkeit nur so ausführen, wenn wir halt, wie gesagt, uns stärker fürs Netz und die Freiheit im Netz einsetzen. Weil ich glaube, dass wenn sie es jetzt nicht machen, die Leute... Irgendwann wird es denen auf die Füße fallen. Und das fällt denen jetzt schon auf die Füße. Aber ich glaube, dass noch zu wenig Bewegung aus dieser Community daraus ist. Wie meinst du auf die Füße fallen? Naja, ich glaube schon, wenn halt irgendwann, wenn du halt YouTuber bist, mal als Beispiel, und verdienst halt dein Geld durch YouTube, dann willst du natürlich unter Umständen, dass ein Provider YouTube Premium irgendwie fördern. Weil du halt dann potenziell dann mehr Leute dann auf deinen Kanal kriegst und halt mehr Abrufe und mehr Abrufe, mehr Knete, ne? Und ich glaube, dass die Leute halt irgendwann wissen, dass halt, wenn nicht mehr YouTube the shit ist im Internet, sondern irgendwie XXX3A die neue Plattform ist für Videocontent, dass die dann halt Probleme kriegen. Ja? Ja, und wir wissen ja alle, wie schnell sowas geht. Genau, das ist halt relativ schnelllebig. Man muss halt sagen, man muss ja leider schon sagen, die etablierten Medien, die es da jetzt gibt, die sind halt schon sehr, sehr lange etabliert, gell? Das ist eigentlich in diesem stetigen Wandel des Internets eigentlich eine Seltenheit, dass halt so, dass es ein paar Dienste gibt, die jetzt schon seit Jahren echt bestehen, ja? Also irgendwie YouTube habe ich gerade gelesen, 10-jähriges, gell? Hat's jetzt gerade gefeiert. Ja, kann sein. Wo ich mir denke so, wow, ey, was hat denn jetzt im Netz wirklich 10 Jahre lang wirklich ausgehalten, bis auf E-Mail und Web, gell? Aber ja, E-Mail jetzt 30 Jahre. Genau, aber so andere Sachen, es gab da viele Eintagsfliegen oder was jetzt im Netz, auf die Netzzeit betrachtet, Eintagsfliegen waren. Ne? Ja, ja, ja. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass es dann wirklich solche Dinge da so lange im Netz existieren. Ja, ja. Und darum wünsche ich mir so ein bisschen, vielleicht kommen ja bei den Teilnehmern die Themen fürs Netz zu kämpfen irgendwie besser mit ein in ihr berufliches Dasein als vielleicht vor der Veranstaltung. Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen, dass da ein bisschen mehr Aktivismus passiert. Auch wenn sie... Naja, vielleicht braucht man noch eine Zwischenveranstaltung. Genau, nur Netzpolitik, Themen, Kongress, irgendwie was. Ja, die Republika ist das ja auch, gell? Aber nicht ist nur. Es auch, genau, ist und es auch. Gibt auch genug Vorträge, definitiv, die auf diese Richtung abzielen, die da gelaufen sind dieses Jahr. Aber ich gerade, wie kriegt man die Leute dazu halt, gell? Dass die sich sowas nicht nur anhören, sondern dass sie auch das was tun. Natürlich bleiben immer ein paar hängen, aber ich glaube, vielen ist so gar nicht bewusst, dass wenn sie jetzt nicht reagieren, es irgendwann zu spät ist. Das ist halt wieder dieses Beispiel Frosch im Wasser. Ja, irgendwann ist das Wasser halt wirklich dann so heiß, dass es dann unangenehm wird, statt halt, dass man sich freut, dass man im warmen Wasser sitzt. Naja, müssen wir was schauen. Was hat Oettinger gesagt? Kann man ja immer noch zurücknehmen. Ne? Genau, genau, genau. Ja. Ja, normalerweise habe ich aber noch so einen Themenblock Fuck-Ups der Woche oder Fuck-Up der Woche. Und ich weiß nicht, nutzt du SSDs in deinem Rechner? Ich habe SSDs. Genau, es gab ja die Tage ja so einen interessanten Paper, das werden wir auch mal verlinken, dass wenn du die SSDs ausbaust und lagerst, dass dann die Daten flüchtig sein können. Nach einer gewissen Zeit. Einer gewissen Temperatur. Genau, wenn du halt so bei Zimmertemperatur lagerst, kann unter Umständen sein, dass nach Zeitpunkt X halt deine Daten auf dieser SSD nicht mehr zu lesen sind. Weil halt die dann flüchtig werden. Ist natürlich spannend, aber jetzt auch wenig verwunderlich, ne? Also wird uns ja immer gepredigt hier, so Langzeitspeicher gehen uns aus. Ja? Ja. Also eine Schallplatte, die kannst du auch in 1000 Jahren noch hören. Das ist richtig, ja. Eine Festplatte wird in 1000 Jahren weder funktionieren, noch wirst du die irgendwo anschließen können. Ja, klar, das ist richtig. Also wir müssen uns da echt mal was überlegen. Ne? Das ist richtig, ja. Also ich warte eben noch auf den Weisheitsletzter Schluss. Gell? Momentan hilft es ja nur, Daten von Generation zu Generation zu übernehmen. Also, keine Ahnung, wenn du halt noch irgendwann Disketten hattest, dann hast du immer auf CD gebrannt. Ja, ja. Dann hast du irgendwann die CD halt mal irgendwie gesichert auf eine Blu-ray und was es dann noch alles gab. Das heißt, wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, dass wir halt irgendwas mal auf dem Medium gespeichert haben und das halt irgendwie in 100 Jahren noch zu lesen ist. Ja, ja. 100 Jahren ist schon total übertrieben. Jetzt gucken wir mal 10 oder 5 Jahre Perioden an. Ja, eben genau. Ich hatte mal irgendwann so den Ausflug gemacht in den Bereich Minidisc. Ich weiß nicht, ob du noch dran erinnern kannst. Ja, kann ich. Ja. Und wie lange es gedauert hat, bis der erste Minidisc-Laser für den PC wirklich da war, wo du Daten speichern konntest, weil das Format war total super. Und ich dann angefangen habe, sozusagen meine Minidiscs dann auf meinen Rechner zu ziehen, weil es halt vorher nur umständlich mit Audio-Krempel ging. Und ich konnte halt immer bloß die Technologie oder die Daten retten, halt, indem ich sie auf die nächste Technologie portiert habe. Und das ist halt echt eine Thematik, wo wir noch davor stehen. Ja? Viele sagen, naja, Magnetbänder, also gerade so im Business-Bereich, ist ja halt noch wie vor, du machst halt dann, machst du halt noch. Dein Goldstandard ist halt, wie gesagt, noch auf Bändern. Geht zwar langsam, aber dafür hast du die Daten vorrätig auch über Jahre. Vor allem, sie sind halt exportierbar. Das heißt, du kannst sie halt in eine Kiste reinschmeißen und kannst sie halt von A nach B bringen. Mit einer Festplatte immer relativ schwierig, Handle with Care und so. Wenn halt irgendwann doch der Kopf auf der Platte aufdockt, dann hast du halt irgendwelche Beschädigungen. Auch so eine CD halt, klar, die verkratzt halt gerne. Wenn du halt nicht optimal lagerst, nicht dunkel und die Temperaturen einhältst, dann geht es auch relativ fix kaputt, genau. Das ist halt eine Problematik halt, heutzutage dann irgendwie deine Daten zu lagern und dann kam halt irgendwie die SSD und man sich denkt, oh super, jetzt hast du hier sozusagen frisches, alt geschnitten Brot. Genau. Und jetzt auf einmal, das hebt ja gar nicht. Genau, das hebt gar nicht. Wobei, ich weiß jetzt nicht so genau, ich habe in dem Artikel jetzt nicht genau mitgekriegt, ist es auch, wenn die Batterie zwar dran steckt, das Gerät aber ausgeschaltet ist? Oder muss man es vom Strom wirklich entfernen, dass dieser Effekt eintritt? Also soweit ich das jetzt da rausgelesen habe, passiert Folgendes, du nimmst deine SSD aus deinem Rechner raus und stellst die jetzt irgendwo hin. Und dann hast nichts mehr angeschlossen. Also muss vom Stromkreis getrennt sein. Ja. Und solange da noch eine Batterie dranhängt, die dann irgendwie minimal Strom liefert, funktioniert das noch. Genau. Ja. Aber sobald du halt abklemmst und dann irgendwo in die Ecke legst und dann probierst halt nach Jahren die wieder zu lesen, dann kann es sein, dass halt der Speicher flüchtig geworden ist. Gut zu wissen, dass weil das so ist. Ich bin ja davon ausgegangen, es ist ja dass der SSD ja nur schadet, die Lese- und Schreibzyklen. Ja. Und das war auch so mein Gedanke. Ich hatte ja auch jetzt eine SSD mal weggelegt gehabt mit Daten, die ich draufgeschrieben habe. Dachte mir, super, die legst du jetzt einfach weg und die nicht mehr anfasst, also sprich nicht mehr eingebaut hast, dass sie jetzt Lese- und Schreibvorgänge hat, dann musst du ja keinen Gedanken machen. Ja? Und dann suddenly kam halt dieser Artikel und ich mir dachte so, es war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ja. Also habe ich jetzt wieder eingebaut und dann erstmal nochmal eine Sicherung davon gemacht. Und ja, also wer Daten speichern will für die Zukunft, der braucht immer noch eine Festplatte. Definitiv. Oder 3, 4 davon. Genau. Ich habe ja mal dazu eine Podcast-Folge gemacht, den Podcast Nummer 2, ich guck mal, ich weiß es gar nicht, wo ich halt mal über Daten Speicherung mal gesprochen habe, dass man halt da mehrere Konzepte halt verfolgen kann. Ich denke, wirtschaftlich heutzutage ist nach wie vor und halt offline, also ein Offsite-Storage zu haben, wo du sagen kannst, du kannst deine Daten halt irgendwo nochmal hintragen, physikalisch. Ich glaube, eine Festplatte beim Kumpel. Genau. Wenn es daheim abbrennt. Genau. 2 Festplatten daheim, so zum Wechseln. Und dann benutze ich noch Backblaze. Als Online-Dienst. Okay. Ja, ich habe gerade heute Morgen war ich bei der Sparkasse meines Vertrauens und habe mir noch ein neues Bankschließfach angemietet. Das kostet 35 Euro im Jahr. Okay. Aha. Also quasi nichts. Und das ist da, wo ich dann sozusagen mein Offsite-Backup hinschiebe. Auch keine schlechte Idee. Das habe ich auch in der Podcast-Folge nochmal beschrieben, dass ich sozusagen immer einen Monat Versatz in dem Schließfach habe, um wirklich, wie gesagt, wenn dir wirklich mal die Bude abbrennt und dein Kumpel ist gerade in Urlaub und du stehst dann da und denkst dir so, irgendwie brauche ich gerade meine Versicherungsnummern, weil ich sonst nicht weiß, wenn ich anrufen muss, dann, wie gesagt, kannst du halt ans Schließfach gehen und kannst halt das Zeug da irgendwie rausholen und dann benutzen. Lass mich mal ein MS-Pro brüllen und dann komme ich in 2 Minuten wieder. Mach mal Pause. Gut, machen wir weiter. Muss mal pinkeln gehen. Ja, machen wir pinkeln, genau. So, für die, ich mache jetzt mal hier einen Klatsch mal. Dass wir mal für die Live-Hörer wissen, jetzt 2 Minuten Pause und dass ich dann im Podcast dann das Stück dann rausschneiden kann. Ja, ich ziehe das hier mal kurz runter, den Fader. So, da sind wir wieder. So. War jetzt auch meine sozusagen Pinkelpause Premiere. Normalerweise habe ich immer Gäste, die standhafter sind als du. Aber bei dem Mate-Konsum... Genau, du darfst den Leuten nicht Mate anbieten und dann erwarten, dass sie nicht pinkeln gehen. Naja gut, wenn du so ein Konfirmandenbläschen hast, dann kann ich auch nichts dagegen tun. Ne? Also wir podcasten immer durch bis zum bitteren Ende. Ja? Bis zum bitteren Ende. Ich habe, kann ich ja jetzt mal hier sagen, weil normalerweise mache ich ja jetzt regelmäßig mit Mira einen Podcast über so auch viel Technologiethemen. Und hat keiner gemerkt, vorletzte Folge hatte mir dann praktisch angezeigt, dass er aufs Klo musste. Und dann konnte ich zum Glück einen 2-Minuten Monolog halten. Ah, und dann hat's keiner mitgekriegt. Hat keiner mitbekommen. Das war das einzige Mal, wo ich da gesagt habe, okay, jetzt geht es dann. Aber es hat keinem aufgefallen. Also keiner gemerkt, dass ich mal 2 Minuten am Stück geredet habe, obwohl es mir dann echt irgendwann sagte, oh, scheiße, jetzt muss man bald zurückkommen. Aber ging. War auch okay. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Republika hingegen, genau, SSD, genau. Ja, also wie gesagt, Podcast Folge 2 geht es halt um persönliche Backups. Und da, ich mache es persönlich auch noch so. Ich habe, wie gesagt, eine Magnetfestplatte, die ich halt dann ins Bankschließfach reinlege. Von der auch, wenn ich sie praktisch backuppe, bevor ich es ins Schließfach reinlege, nochmal ein Backup mache und auf CRC prüfe, ob die wirklich dann absolut korrekt und 1:1 geschrieben sind, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du denkst, jetzt hast du eine Platte in dein Bankschließfach gelegt, wo alles okay ist. Und die ist dann korrupt. Ist dann irgendwas korrupt und darum, ich sage mal, Backup ist, kostet immer so ein bisschen Zeit. Man muss sich halt echt mal disziplinieren, das zu tun und sich dann eine Strategie überlegen. Wie gesagt, ich gebe da auch in der Folge so ein paar Tipps noch. Aber das ist eigentlich eine Thematik, die ist wichtig, weil du siehst ja, du machst heute alles digital, wenn die Daten wechseln, dann regst dich auf und findest es halt total scheiße, dass halt nicht da ist und das willst du eigentlich nicht haben. Ja, wenn dir deine Bitcoins flöten gehen, dann... Die Wallet, ja, die Bitcoins sind ja auch da, aber die Wallet ist natürlich dann das Problem. Ja, ne? Die Wallet ist dann weg, genau, ja. Und die Key ist weg. Genau, die Key ist weg. Das ist natürlich dann schlecht. So, nächstes Fuck-up der Woche war, dass, ich hatte auch letztens mich die Tage mit jemandem unterhalten, dass man über ein WordPress Standard Theme sozusagen WordPress angreifen kann. Das war auch so mein erster Gedanke. Da dachte ich mir, wenn ich jetzt WordPress nutze und ich jetzt irgendwie Malware dafür schreiben würde oder irgendwie einen Attack-Vektor suchen würde, wäre es alles, was defaultmäßig mit installiert wird. Es wird ja mit installiert, glaube ich, 2-3 Plugins. Und zwei Themes. Und jetzt hat man wohl eine Möglichkeit gefunden, über das standardinstallierte WordPress-Theme da sozusagen, dass man die Seite kapern kann. Und habe ich auf heiße Security gelesen, kann ich auch nochmal verlinken, also verlinken wir in den Shownotes. Fand ich sehr interessant, weil viele, die halt irgendwie Podlove Publisher im Einsatz haben, haben ja zwangsweise WordPress im Einsatz. Genau. Und dementsprechend, wer halt so ein Standard-Theme nutzt, was halt default-mäßig bei WordPress installiert wird, war halt angreifbar. Mittlerweile auch die Lücke geschlossen. Problem ist halt. War ja vor 14 Tagen schon mal. Genau. Und jetzt ja gut, wieder. WordPress fällt ja im Prinzip jeden Tag ja neu um. Ja, ja, genau. Aber dass man halt Problem ist halt, dass die WordPress-Seite sich ja mittlerweile automatisch updaten richtig, kann. Richtig, wollte ich gerade sagen. Aber einfach das Häkchen machen, genau. Dass es sich automatisch updatet. Aber die Themes halt nicht, gell? Und die Plugins nicht. Mhm. Das heißt, da muss man einfach Hand anlegen und sagen, ey, da einfach mal updaten, dann ist wieder alles total schnucklig und gut. Ja. Habe ich auch gemacht. Hast du irgendwie WordPress am Laufen? Was ist ja, dein... das Blumenkraft.eu ist auch WordPress. Ist WordPress. Okay. Ja. Sieht auch nicht auch ja, recht schick aus darum. Ich habe ja, bin ja auch da, habe kein Händchen dafür für Webdesign. Und für mich war halt echt so WordPress da einfach das Installierste, das Klickste, dann ist gut. Das so passt, einfach. Das passt ist halt wirklich der idiot-proof. Ja, also passt der Publisher rein. Und dann war halt okay, weil ich habe mich jetzt echt mit der Thematik irgendwie Webseitengestaltung und HTML und CSS und hast nicht gesehen, und hey, das ist keine Thematik für mich, da habe ich echt keinen Bock drauf. Mhm. Und gut, dann nehme ich halt in Kauf, dass halt irgendwie da WordPress halt jeden Tag irgendwo anders auseinanderfällt, aber gut, wenn sie halt mal jetzt halt hijacken. Naja, also das größte Sicherheitsrisiko, Flash, das geht ja jetzt langsam wirklich tot. Ja, ich hoffe es. Vielleicht finden sie jetzt auch noch was für WordPress, was wunderbar irgendwie da die Updates neu einspielt oder die Löcher zumacht. Ja, oder die Löcher gehen langsam, aber stetig zu. Ja, das stimmt. Ja. Hoffen wir mal das Beste. Mhm. Ja, ich habe noch so ein Thema mitgebracht, nennt sich Root Shell im Krankenhaus. Gibt halt irgendeine Insulinpumpe mit einer Telnet-Lücke drin. Dann, das hatte ich mal rausgesucht aus mehreren Gründen. Man merkt halt, dass im Medizinbereich natürlich auch die IT unaufhaltsam ist. Und das nächste Problem ist bei der Medizingeschichte, ist, wenn du halt ein Gerät auf den Markt bringst, medizinisches Gerät, hast du ein unheimlich langes Vorlaufzeit und Zulassungsverfahren. Zulassungsverfahren, genau. Mhm. Das so ein Problem dabei ist auch, wenn du jetzt deine Software und die Hardware zugelassen hast, du musst jetzt Modifikationen machen, musst du es unter Umständen nochmal durch das Zulassungsverfahren. Ja. Mhm. Und das sind natürlich dann Problematiken, die willst du gar nicht haben. Ja. Und natürlich, wenn du jetzt so eine krasse Lücke hast, dass du das Ding sozusagen Root Shell draufkriegst, ist natürlich extrem nicht so toll, weil an so einer Insulinspumpe hängt halt mancher Mensch halt das Leben dran. Mhm. Und da willst du nicht, dass es dass es dann irgendwelche Löcher drin gibt. Und gab ja jetzt auch dieses, wo sich glorreiche Menschen drüber Gedanken gemacht haben, wie sie diese Internet of Things sicher machen. Diese Smart Meter. Ja. Ja, dieser EU-Standard für Smart Meter ist kaputt, weil die sich einfach mal gedacht haben, wir machen mal unser eigenes Krypto. Genau. Ja, so gibt zwar schon 20 Jahre abgehangene kryptografische Verfahren, auf die man sich berufen könnte. Ja. Nee, sie denken, sie müssten es selbst machen und fallen dann auf die Schnauze, weil leicht zu brechen. Also die gucken jetzt gar nicht mehr, wie sie es brechen können, sondern machen schon Wettbewerbe, wer es am schnellsten bricht, brechen kann. Genau. Ja, also das ist schon krass. Ich habe ja dazu auch mit Gonium eine Folge gemacht, zu der Smart Meter Geschichte. Die hieß, irgendjemand spielt halt mit Bluetooth auf dem rum, erkennt zufälligerweise sein Device und weiß schickt nicht, da, was das ist. Genau. Und dann schickt er irgendein verkrüppeltes Paket dahin, auf einmal fängt das Ding an zu pumpen oder gar nicht mehr zu pumpen. Es ist halt beides, was einfach tödlich endet. Gell? Ja. Wenn du dich halt auf dieses Gerät einfach verlässt, dann ist es natürlich schwierig. Gell? Jetzt lass es mal, vielleicht kriegst du es ja noch während des Tages oder wenn du wach bist noch mit, dass halt irgendwas mit deinem Körper nicht stimmt. Aber jetzt stell dir vor, dass du pennst jetzt irgendwo und dann tut es dir jemand remote fernsteuern und du kriegst es quasi im Schlaf gar nicht mit. Das kann schon echt böse enden. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen. Definitiv, ja. Ja, ist halt auch da, Medizingeräte ist halt auch nochmal mehr IT, also das ist auch diese Insulinpumpe, ist im Prinzip jetzt ein Computer mit einer Pumpe dran, ja? Das darf man halt nicht vergessen. Das ist halt kein medizinisches Gerät mehr. Jetzt ist es halt ein IT-Gerät, was halt einem medizinischen Zweck dient, aber es ist halt kein Gerät mehr, medizinisches Gerät, was man halt so vor 20 Jahren kannte. Ja? Das Ding hat irgendwie, macht halt irgendwie Röntgenstrahlen und das war's. Gell? Mhm. Mittlerweile ist es halt irgendwie ein Computer, der eine Funktion hat, die heißt Röntgenstrahlen. Das heißt, dieses IT-Gerät steht im Vordergrund und nicht die Technologie, ja, die sozusagen dranhängt. Ja. Und das wird halt, ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir da mehr davon sehen. Also mit Sicherheit. Dass es da kaputte Geräte gibt, die halt irgendwie Medizintechnik machen. Das heißt, das ist auch in dem Vortrag, den ich vorhin empfohlen habe mit dem Cory Doctorow, da spricht er das auch an, okay, halt, dass alles mittlerweile ein Computer ist, genau, und dass wir uns mal überlegen müssten, wie wir das eigentlich regeln in Zukunft. So. Ja, das ist halt immer verharmlos, weil es ist halt irgendeine Insulinpumpe. Nee, es ist halt ein Computer. Da hängt eine Insulinpumpe dran. Das ist halt echt, naja, ich denke, da werden wir in Zukunft mehr solche Meldungen sehen. Ja, ich denke, das ist eine Thematik, mit der muss man sich auch befassen. Also wenn man jetzt gerade auch selbst ein medizinisches Gerät irgendwie an sich trägt, das halt irgendwie Konnektivität hat oder irgendwie nicht jetzt absolut mechanisch funktioniert, dass halt da Bugs sozusagen in der Software einfach tödlich enden können, ja? Genau. Passend des Wortes. Genau. Und wenn du jetzt siehst, das Gerät wurde zugelassen, das ist im Betrieb gewesen, es ist keinem aufgefallen und jetzt auf einmal ist diese Sicherheitslücke da, ist eher uncool. Ja. Vor allem, was machst du als Betroffener? Also wir werden uns wohl auf noch längere Vorlaufzeiten bei solchen Sachen einstellen müssen. Ja. Ja. Das kann gut möglich sein. Damit es noch sicherer wird. Apropos Sicherheit. Ich hatte mal vorletzte Folge, wir hatten letztens hier im Podcast drüber gesprochen, über Two-Factor-Authentifizierung. Das war die Folge 8. Machst du Two-Factor-Authentifizierung? Wo es geht, ja. Okay. Ja, ja. Ich ja auch, bin ja großer Verfechter davon. Und jetzt hat gerade das Newsmagazin Golem hat jetzt gerade einen netten Artikel veröffentlicht die Tage. Einfach so ein Autor so als Selbsttest gemacht mit einem YubiKey, also mit so einem Fido Alliance Device sozusagen, um halt so ein Hardware-Dongle. Okay, so ein Hardware-Dongle, genau. Um halt sich nicht mehr 100.000 Passwörter zu merken zu lassen. Und hat praktisch halt zum Selbsttest 152 Konten in seiner digitalen Welt sozusagen damit jetzt Damit hat er wahrscheinlich noch wenig. Ja. Also, aber ich finde es ganz cool, weil der beschreibt halt so ein bisschen, wie es, also was das Problem war, über den YubiKey. Gut, der hat jetzt den YubiKey genommen, weil er halt irgendwie, es hat ein Consumer-Produkt, das ist relativ erschwinglich, das Produkt. Wir haben, wie gesagt, auch über Alternativen in der Folge gesprochen und hat einfach einzurichten, die Software ist relativ gut. Und spricht halt, wie man das Ding halt einrichtet und dann, was für einen Passwortmanager der hat irgendwie im Einsatz hat, gell. Und dann auch über die Risiken, was passiert, wenn der YubiKey verloren geht, und dann so Thematik halt, wie man das ganze Thema angeht. Ich finde es schön geschrieben, weil es auch geschrieben ist für jemand, der nicht ein Hardcore-Techie ist. Also aber drei Seiten auch wieder, wo sich kein normaler Mensch durchklickt, ne? Ja, das Problem ist halt, so ein Problem. Ja, wir haben halt irgendwie da 2 Stunden gepodcastet drüber und ich weiß nicht, ob mal wirklich die Leute damit eher abgeschreckt haben oder gesagt haben, scheiße, ich muss mich mit beschäftigen. Ja. Und ich dachte mal so, naja, um das Ganze nochmal hinterher zu schieben, wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn das mal aufschreiben würde, so aus der Praxissicht her. Gut, dass es natürlich jetzt irgendwie ein technischer Redakteur eines IT-News-Magazins macht. Okay, aber ich habe bis dato auch kein anderes gutes Beispiel so gezeigt, so was es so bringt. Ja, okay. Und darum dachte ich. Ist das Ding schon geaudited? Was? Irgendwie Security Audit gemacht? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich weiß, wir haben in der Folge 8 drüber gesprochen. Mhm. Das ist halt, der YubiKey ist im Prinzip nur ein Hersteller. Was verbaut ist, ist halt so ein Chip der Fido Alliance. Da sind halt verschiedene Anbieter mit drin, die halt diese Chip-Technologie zur Verfügung stellen. Und YubiKey stellt halt sozusagen so ein Framework noch zur Verfügung, wo du das Ding halt irgendwie verwalten kannst und so weiter. Ich kann es ja nicht sagen, ob das auditiert wurde. Bin ich mir nicht sicher. Müssten wir jetzt nochmal nachgucken. Aber ich find's gut. Ich nutze auch überall, wo es geht, Two-Factor. Ich setze mich auch extrem für Two-Factor ein. Also ich sag immer, alles, was ihr baut, Two-Factor ist cool. Kleine Anekdote am Rande. Erzähl. ich habe ja auch Mining gemacht für Bitcoin-Mining, ja. Da bin ich zwar jetzt raus, aber als ich das noch gemacht habe, das war vor ungefähr einem Jahr, da haben sie den Mining-Pool aufgemacht, in dem ich gemeint habe. Und der hatte auch 2-Factor-Authentification. Ja. Alle User-Accounts waren so gesehen sicher. Ja. Ist aber trotzdem gehackt worden. Die 2 User, die dort mit den meisten Hashpower aufgelaufen sind, also richtig im großen Stil, das war eine riesen Mining-Farm in China. Ja. Da haben sie 2 Adressen aufgemacht, aber nicht über den User-Account, sondern über den Administrator-Account. Okay. Hilft dir dann auch keine 2-Faktor-Authentifizierung mehr. Logisch, ne? Es hilft ein bisschen, 2FA, logisch, aber auch das ist nicht die absolute Sicherheit. Ne? Natürlich nicht. Man macht halt, also ich finde halt 2-Faktoren ganz gut, ist halt, du kannst halt deine Passwortgestaltung andersrum nehmen. Du bist halt gut geschützt vor, wenn jemand wirklich ein Passwort abfischt. Also was halt irgendwo in der Datenbank drin steht, steht halt irgendwie drin, Benutzername hier Blumenkraft und Passwort ist halt irgendwie XYZ. Genau, Rosenblume 1. Ja, dann ist zwar schön, aber wenn er halt nicht das 2FA-Secret hat, zum Beispiel jetzt für ein Two-Factor-Authentication über ein One-Time-Passwort noch, dann hat er zwar dein Passwort, aber ihm fehlt sozusagen das zweite Teil. Mhm. Ist zwar schön, natürlich kann er jetzt anfangen, da irgendwie per Random da drauf zu klopfen und sagen, hier, ich finde halt jetzt noch die restlichen Zahlen noch raus, die sich da alle, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so ändern, hat er vielleicht Glück, aber du machst halt natürlich jemand schon mal das Leben bedeutend schwerer. Ja gut, aber das per Brute Force in dem Moment rauskriegt, ist eher unwahrscheinlich. Muss er halt also ziemlich viele Power extrem haben. Extrem unwahrscheinlich, ja. Und das ist halt so, wo man halt einfach das Leben halt schwerer macht. Ich finde, das ist ein schöner Komfortgewinn für mich und wie gesagt, du gehst halt genau diesem einem Risiko aus dem Weg. Klar? Ja, natürlich nicht, das war jetzt als letzter Schluss, ganz klar, aber alles besser als ein schlechtes Passwort. Gell? Mhm. Und kann man auch keinen empfehlen zu sagen, nimm ein schlechtes Passwort und ein Two-Factor. Das will man auch nicht empfehlen, aber es wäre nicht ganz so schlimm, wenn du sagen würdest, nimm nur ein schlechtes Passwort. Gell? Ja, ja, ja, so hast du halt schon ein bisschen Entropie mit drin. Genau. Ja, und Zufall. Halt, dass du halt dann ja da sozusagen nicht ganz so einfach bist. Ja, ja. Ja, und vor allem halt nicht überall die gleichen Passwörter verwenden. Klar, klar. Verdammt nochmal. Ja, ja, das ist halt für viele. Was eigentlich 90% der Leute machen. Ja, ja. Ja. Das darf man eigentlich keinem erzählen, nee. Aber es ist Tatsache. Ja, du sagst es wieder. Ich kenne es ja. Wir machen ja auch in der Firma, machen wir auch Passwort-Audits. Das heißt, alle 4 Wochen wird halt gegen unser LDAP, wird halt sozusagen so ein Audit-Tool gejagt und der erkennt halt dann, was halt starke und schwache Passwörter sind und wertet die jetzt nicht aus, sondern zeigt halt nur an, so sicher, unsicher. Sicher, unsicher. Und da kann man halt aktiv nochmal auf die User drauf zugehen, sagen, pass auf, du bist jetzt ein Passwort-Audit gemacht und dein Passwort ist halt nicht gut. Überleg dir mal was anderes und dann gibt's natürlich auch von uns ein Merkblatt, was man so da also teilweise so an dieses XKCD-Comic halt irgendwie angelehnt. Und dann merkt man halt, das geht halt dann 1, 2, 3 Monate gut und im 4. Monat fallen sie wieder sozusagen ins alte Schema zurück. Und klar, das ist natürlich, Passwort-Thematik ist ich glaube, es wird uns noch eine sehr, sehr lange Zeit noch begleiten. Aber deswegen bin ich auch grundsätzlich immer so ein Freund von solchen Hardware-Geschichten, so Dongles, die Authentifizierung da leichter machen, die dann eventuell als Passwortmanager noch agieren oder so. Ist auch so ein extra Layer Sicherheit, aber wie gesagt, auch hier erstmal Vorsicht, bis das wirklich durchgeguckt ist von Spezialisten, die da drüber geguckt haben, ob das auch wirklich sicher ist, bevor man sich da hundertprozentig drauf verlässt. Na ja, klar, also ist eine Hilfe, ist glaube ich kein zusätzlicher Schutz oder nur marginaler zusätzlicher Schutz. Ja, ja, ich glaube, da kommen wir langsam mal zur letzten Kategorie, oder? Der IT der Woche, letzte Woche ist er ausgefallen leider. Weil Mira da irgendwie weg musste und ich wollte mich jetzt schon wieder ein bisschen über Oettinger aufregen, das kann ich ja mehr als genug. Das Da fehlen einem die Worte. Ich hab ja da so eine Suchabfrage auf Ötia am Laufen und krieg dann sozusagen als einmal die Woche als Summary sozusagen die Headlines. Anhand der Headlines überlege ich halt, ist das ein Ötti oder ist das kein Ötti? Und die Headline fand ich geil, von der Wirtschaftswoche war halt EU-Gesetzgebungsverfahren für Digitales an der Papstwahl orientieren. Und ich mir dachte, okay, was für eine Laus ist mir da wieder in die Leber gelaufen? Was hat er da wieder echt wieder da verzapft? Und dann klicke ich da doch mal diese die Webseite. Guck mal, die zeigt er jetzt an. Ne? Ja, geil. Bei Fefe Blog hat er auch ein Fallback auf die Hauptseite. Okay. Kommst du auf ganzer Monat, wenn du die falsche URL oben eingibst. Okay. Die haben wahrscheinlich auch so ein Fallback. Über was wir hier gerade reden, ist ja ganz lustig. Ich habe in meinen Shownotes habe ich das schon im Markdown drin stehen. Und wenn ich auf diesen Link klicke, nimmt er immer sozusagen das letzte Klammer zu noch mit. Und bei ganz vielen Webseiten, die geklickt haben, sagt er halt 404. Und schau mal, die Wirtschaftswoche escaped es irgendwie, wenn es keine gültige URL ist, und schneidet es sozusagen ab dem HTML ab und zeigt es dann sozusagen dann richtig an. Genau, und das ist halt, wie gesagt, ich finde es auch ganz cool, weil die Wirtschaftswoche hat auch gleich die schönen Zitate schon eingemarkert, gell? Also wie zum Beispiel, was bei der Papstwahl möglich ist, muss im Digitalsektor auch möglich sein. Das ist so typischer Oettinger. Ja, warum kommt da kein weißer Rauch aus deinem Computer? Weiß ich nicht. Ich habe diesen, das Problem ist halt, dieses Dampfmaschinenkonzept als Akku hat sich einfach nicht durchgesetzt. Okay, aha, okay. Sonst wäre es ganz, ganz praktisch, aber... Ja, ich verstehe es auch nicht, aber... Ja, ich habe das bei Computern nur mit blauem Rauch. Das sind dann die Geister, die dann entweichen, genau, und dann geht er nicht mehr. Ne? Wenn so ein Bauteil dann denkt so... Also vielleicht brauchen wir mal einen Oettinger mit blauem Rauch, dass die Geister endlich mal entweichen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Oder man sollte vielleicht mal dem Oettinger mal so einen Computer von innen mal zeigen, dass er merkt, dass da gar kein Geist drin ist. Ah, okay, auch nicht schlecht. Ja. Das wäre. Also ich würde mich da auch anbieten, wenn der Oettinger mal Lust hat, mal so einen PC-Exkurs zu machen, so wie sieht ein PC von innen aus? Den lade ich gerne mal ein, das machen wir gemeinsam. Also nochmal, um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Also, was bei der Papstwahl möglich ist, muss im Digitalsektor auch möglich sein. Also das ist so bestechend logisch, oder? Ich finde, man kann sich gar nicht weiter weg thematisch bewegen in einem Satz, oder? Also die Papstwahl und Digitalsektor, das wäre für mich wie die Papstwahl im Digitalsektor ist. Also ich glaube, weiter weg kann man gar nicht sein, oder? Es ist ohne Worte. Ohne Worte. Also ich finde es immer geil, wenn der halt seine Aussagen machen darf, die halt nicht so geskriptet sind, weil das ist dann echt total geil. Die Minister sollen in Klausur gehen und erst rauskommen, wenn sie fertig sind. Genau, das meint er halt mit dieser Papstwahl, halt, wenn er halt rauf aufgestiegen ist. Gell? Ja, ja. Wo ich mal denke, die Frage ist halt, gibt es ein Fertig überhaupt? Nee. Für ihn, das ist schon mal eine richtige Frage an der Stelle, genau. Das ist, glaube ich, was er nicht verstanden hat. So dieses Thema Digitalisierung digital. Das geht immer weiter. Das heißt, die Gesetze, die du heute machst, sind veraltet. In der nächsten Sekunde unter Umständen schon gar nicht mehr gültig. Ja, ja. Weil entweder ist es technologiegetrieben oder unter Umständen auch gesellschaftlich getrieben, dass sich die Dinge so schnell ändern, dass du mit deiner Gesetzesanpassung einfach nicht nachkommst. Und ich finde, du kannst gar nicht so eine große Klammer machen, dass du das irgendwie so in einem ganz groben Rahmenwerk irgendwie reinfurchst, weil dafür ist dieser Sektor einfach zu komplex. Ja. Mhm. Und das ist halt immer, wo ich immer sehe, der Oettinger probiert immer so, ja, wir brauchen da eine Regulierung, wir brauchen eine Gesetzesgebung, und dann ist es erstmal so. Ja, das Gesetz ist erstmal so, aber die Technologie und die Gesellschaft bewegt sich weiter. Ja. Und das ist halt, das läuft gegeneinander. Und darum finde ich auch diesen Satz so schön, weil die Papstwahl im Digitalsektor, die laufen auch schon total gegeneinander. Das heißt, er gibt sich eigentlich schon in seiner Aussage selbst die Antwort. Ja, ja. Aha. Ich weiß nicht, ob ihm das aufgefallen ist. Nee, jetzt wo du es sagst, es stimmt. Ja. Aber der macht es halt dann irgendwie total, total spannend. Also ich frage mich immer, ob der hängt irgendwie. Ja, ich habe mir auch das YouTube-Video angeguckt von ihm, was du da verlinkt hast. Ja. Hab das 15 Minuten ertragen. Ja. Und dann konnte ich nicht mehr. Er fängt damit an, seine Rede, ja. Ja. Und sagt, wir sind auf dem Höhepunkt. Es kann nicht mehr besser werden in Deutschland. Ja, wir sind hier so weit fortgeschritten und mit unserem Wirtschaftswachstum und so. Es kann nicht mehr besser werden. Ja, also er streut zum Beginn seiner Rede erstmal ein bisschen Fear, Uncertainty and Doubt. Ja, das, somit beginnt er seine Rede. Okay. Um dann nachher zu sagen, wie toll doch alles werden kann und wie, was für unendliche Möglichkeiten es doch gibt, der Steigerung und der Verbesserung. Ja. Ja. Also allein in diesen 15 Minuten, die ich geguckt habe, hat er sich so oft widersprochen, dass es unerträglich ist. Ja. Mhm. Der Mann ist einfach unverantwortbar. Der ist so schlimm, ja, und es steht da an so einem verantwortungsvollen Posten in der EU, ja, der wird unsere Zukunft bestimmen und wir müssten da echt mal ein bisschen Opposition ergreifen. Definitiv, ja. Auch, das ist auch geil, auch dieses Zitat hier. Ich sage in aller Deutlichkeit, Doppelpunkt, wir brauchen einen digitalen Bereich, im digitalen Bereich ein effizienteres und schnelleres Verfahren, um mit den Technologien und Fortschritt Schritt zu halten. Da geht es halt um diese Gesetzungsgebung, gell? Mhm. Wie ich schon vorhin sagte, du kannst die Gesetze gar nicht so schnell regeln, wie Technologien eigentlich aufpoppen und wieder verschwinden. Ja. Und dass Gesetzgebungsverfahren langwierige Dinge sind, das hat ja auch einen Grund. Man muss ja auch evaluieren und so weiter. Genau. Und das ist ja auch ein gutes Ding. Klar. Ja? Vielleicht sollte man dann versuchen, weniger Aktionismus und mehr Blick in die Zukunft zu wagen und dann Dinge zu verabschieden oder zu boykottieren, die auch Sinn ergeben. Ja, Vorratsdatenspeicherung und Netzneutralität aufweichen, damit die Telekoms ihren Willen bekommen, ist macht halt nicht zukunftsgerichtet. Ja. Ja, also ich denke mir halt auch immer, wenn er schon jetzt wirklich an dieser großen Klammer, die ich vorhin schon erwähnt, interessiert ist, gell, dann müsste man ein Gesetz entwickeln, wo drin steht, alle Bits sind gleich. Mhm. Das ist eigentlich, solange es Internet gibt, gültig. Mhm. Mhm. Und an solchen Dingen kannst du dich aufhalten, aber nicht, der fängt ja hier an, jetzt zum Haarspalter zu werden. Ne? Und gerade auf EU-Ebene, wie schon sagtest, dauert das alles extrem lang, was auch, wo ich dir auch recht gebe, was auch sehr gut ist, weil natürlich alle Länder, alle Geschichten halt irgendwie abzuklären haben. Und dementsprechend kannst du halt nicht anfangen, da irgendwie ein Schnellverfahren zu machen für irgendwelche, für Gesetzgebungen. Was willst du denn machen? Machst du da so ein One-Time-Voting am Tag? So, wir möchten gerne, dass das Internet heute blau ist. Klick, klick, klick. Und dann ist es ab morgen blau oder was? Das ist einfach, also, das geht nicht. Gell? Das ist halt, da kommt er wieder aus diesem Bereich, gell? Irgendwie Papstwahl, also wieder zu diesem Antiken, wo wir sagen können, ja, das ist irgendwie alles greifbar. Das muss irgendwie alles abgestimmt werden. Und dann habe ich dann für den Fall ein schnelles Gesetz. Das heißt, was er, glaube ich, damit sagen möchte, ist, er möchte halt von diesem antiken, langjährigen Verfahren in so eine Art Schnellboot werden. Mhm. Aber wenn du sagst, das siehst ja schon die Gesetzgebung schon auf nationaler Ebene, wie lang das Ganze dauert. Und dann natürlich mit der hohen Komplexität der EU, du wirst niemals ein Gesetzesschnellboot entwickeln können. Und erst recht nicht immer in dem digitalen Sektor. Was da natürlich zwischen den Zeilen auch steht, ist, dass er quasi zugibt, inkompetent zu sein, weil wenn er nicht inkompetent wäre, könnte er ja die Interessen, die er hat, wenn sie denn so toll wären, ja schnell auch durchsetzen. Genau. Er sitzt ja am richtigen Hebel, ja. Er sitzt ja im EU an der richtigen Stelle. Ja. Und was er eigentlich sagt, ist, da gibt's eine Lobby, die gegen mich argumentiert, das sind diese Netzpolitik-Spinner. Genau. Und die lassen mich nicht so machen, wie ich will. Ja. Also brauche ich ein Mittel, um diese Netzpolitik-Spinner schnell umgehen zu können. Genau. Ja, und da braucht er dann halt diesen Schnellschuss, um sich mit dem Rat und EU-Parlament einigen zu können. Mhm. Ja, also das ist nicht freiheitsgerichtet hier. Nee, also ist, wie gesagt, der Mann probiert halt nach wie vor die alte Denke in dem neuen Medium. Das geht einfach nicht auf. Gell? Mhm. So, was war denn noch denn die Woche? Das wird schon mal so erzählen. Ja gut, Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene, das kennen wir ja. Da habe ich, werde ich mal verlinken, gibt es den Blogartikel von Fefe. Da ist man natürlich jetzt so die ganzen Meldungen, was alles, was halt neue Vorratsdatenspeicherung bezieht. Aber dann gibt es ganz witzig, es gibt ein Kompetenzzentrum Deutschland. Kennst du das? Das habe ich heute kennengelernt, okay. Durch deinen Link. Ja. Ja, es gibt halt, es gibt sozusagen der Wirtschaftsrat Deutschland, das ist ganz interessant, wenn du mal guckst aufs Impressum, wenn du mal guckst halt so, wer ist denn so der Wirtschaftsrat Impressum? Ja, das hört sich verdammt nach FDP an. Das klingt halt total offiziell, ist aber ein Wirtschaftsrat der CDU e.V. Ah, CDU, okay. Ja? Und also ich finde, das Wirtschaftsrat, das klingt total offiziell. Also irgendwie regierungsnah oder so klingt das, aber es ist eigentlich, wie gesagt, irgend so eine Lobbygeschichte von der CDU. Und die machen da so eine Veranstaltung. Und zwar, da geht es natürlich auch, geht der Link wieder nicht. Gut, klicke ich mal hier drauf. Also erstmal ist die Seite relativ grottig, muss ich sagen. Also dieses Logo da oben braucht echt mal ein Update. Ja, das Logo ist hässlich. Ja, das ist echt ab. Ja, genau. Und dann haben die doch irgendwie Flash, was ich natürlich nicht auf meinem Rechner habe. Haben da so auf der Startseite, werben sie damit irgendwie mit Ursula von der Leyen. Das würde mich eigentlich eher schon abschränken, diese Webseite zu besuchen. Der Erhard ist natürlich... Genau. Das probieren sie so ein bisschen rauszuholen, damit so ein Zitat der Woche. Und unten gibt's dann so Publikationen und das Magazin Trend. So. Und die veranstalten sozusagen einen Wirtschaftstag. Und der hat dieses Jahr in Berlin stattgefunden, glaube ich. Genau, der hat stattgefunden. Aufbruch statt Zukunftsangst. Genau. Reform für Deutschland und Europa. Nee, das ist aber, glaube ich, ein Folgetermin. Die andere Geschichte war schon. Das ist nämlich der. Da gibt's aber nochmal irgendwie, genau, Kompetenzzentrum Deutschland, genau, das war am 22. April. Das findet im BCC statt, bin ja ein Kongresszentrum. Ich habe nämlich die Bilder gesehen und dachte mir so. Kennst du doch. Kenn ich noch, ja. Da stand ich auch mal. Und da haben die halt eine Agenda aufgebaut, also auch irgendwie dann mit hier Eröffnungsprogramm und so. Und da spricht auch unser lieber Herr Oettinger. Zum Thema, also ich spreche irgendwie, was sind für Themen? Ich spreche mal los, mal so Industrie 4.0. Ne? Wie nutzt Deutschland Wirtschaft die Chancen im 4. Industrierevolution? Dann geht es halt so um Podiumsdiskussionen irgendwie. Verschiedene Podiumsdiskussionen, da gibt es so ein paar Themen. Warte mal, wo ist denn das? Kaffeepause, dann genau. Für ein digitales Wirtschaftswunder, da ist halt irgendwie der Vice President von Google spricht da. Oha. Und ja, geht halt irgendwie bis 18 Uhr, dann gibt es halt irgendwie nach Fresschen und halt irgendwie Lobbygespräche. Und da hat, wie gesagt, auch Oettinger gesprochen. Und zwar auf, also da durfte der frei sprechen, sozusagen, im Rahmen der dieser Veranstaltung. Und das ist halt auch wieder total geil, wie er halt dann wieder, hat immer die gleiche Leier und merkt halt genau, auch wie beliebt dieses Video war. Es hat nämlich auf YouTube ganze 38 Abrufe schon. Vielleicht mit Veröffentlichung dieses Podcasts oder Show Notes vielleicht ein paar mehr. Weißt du, wenn du von der Republika YouTube-Channel kommst, genau, und dann so ein paar hundert, genau, ein paar tausend gewohnt bist und dann da auf 34, genau, Abrufe siehst oder 38, da denkst du, ja, so schlimm kann es ja dann auch nicht, genau, sein. Genau, ne? Aber muss man sich anhören, er darf frei sprechen, er verhaspelt sich und widerspricht sich ja sehr, sehr häufig selbst. Ist schon wieder eine Wonne, dem Oettinger zuzuhören. Ja, ich halte das nicht lang aus. Was noch sehr gut ist, die netzpolitik.org tut ja auch immer so die Oettinger Sachen immer schön zusammenfassen. Und da gibt's einen schönen Bericht auf Netzpolitik. Kommission dementiert Oettinger. Keine neue EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung oder nein zur Vorratsdatenspeicherung. Ist ein guter Artikel auf Netzpolitik nochmal. Der ist ganz gut nochmal zusammenfasst. Ja, werden wir auch nochmal verlinken. Hat Anna geschrieben, die hat auch auf der Republika eine gute Talks gehalten. Ja, lohnt sich. Das ist ein kleiner, kurzer Artikel. Genau. Das ist ja, auch. Also da zeigt sich, dass zum Glück in der EU nicht alle so doof sind wie genau. Der Oettinger. Und ja, dass Glück. Es da tatsächlich noch Menschen gibt, die nachdenken und ja da den Zug in die richtige Richtung lenken. Genau, genau. Aber wie gesagt, nicht drauf verlassen, selber was tun. Genau, selber was tun, das ist ganz wichtig. Ja. Das ist so die Republik Oettinger der Woche. Ja, ist schlimme, schlimme Kategorie. Also ja. Ich weiß gar nicht, was dich da reitet, sowas. Jemand muss es tun. Ich tue es fürs Internet. Ich, wie gesagt, ich grase mich da echt durch die Headlines durch und gucke halt sowas, was sich wieder angetan hat und von sich gegeben hat. Da musst du dir aber ein bestimmtes Environment schaffen, ja, ja. Wenn du diese E-Mail kriegst von Alerts, dass du ja. Schon siehst, oh, Oettinger, oh Gott, hoffentlich. Das ist schon, das ist Rieslingzeit. Hat jetzt der Nachbarn nette Rasenmäher noch an, genau. Um das fast zum Überlaufen zu bringen. Ja, ich muss dann ab und zu meine Kopf gegen die Tischplatte hauen. Ja, ja. Das ist dann schlimme Sache. Ja, also immer witzig wird es halt dann, wenn ich geile Headlines sehe oder die Videos, wo er sich dann halt echt frei sprechen kann. Das ist schon großes Popcorn dann. Denkt man sich, yes, jetzt geht's wieder los. Ey. Ein Feuerwerk der Gefühle. Schlimm, schlimm, richtig schlimm. Mir aus. Was hast du denn noch auf deiner Liste stehen? Ja. Oh, unten, glaube ich, das machen wir auch das nächste Mal. Das ist, ja. Was Computer ohne Trinkbehälter? Ja, genau. Das Trinkbecherhalter. Ist, genau, es war ja Vintage Computer Festival, diesmal in München. Letztes Jahr war das in Berlin. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und wo man halt mal mit TÜV-Führung, TÜV auf TÜV-Fühlung, ich kann schon nicht mehr sprechen, mit alten Computern gehen kann. Und war halt irgendwie 1. bis 3. Mai. Und da kann man sich halt mal alte Hardware angucken. Die Leute sind da sehr, sehr redselig dazu, erzählen halt ein bisschen was zu der alten Hardware. Es gibt Vorträge, es gibt Workshops. Ist eine sehr geile Veranstaltung. Also kann ich jedem mal empfehlen, hinzugehen, wer halt so ein bisschen computeraffin ist und auch mal gerne mal in der Vergangenheit mal ein bisschen abschweifen möchte, der kann sich sowas mal antun. Ja, und was ist der Trinkbecherhalter? Wo ist der jetzt? Ich habe nur die Headline gesehen. Ah ja, okay. Moderner Softwareentwicklung. Okay, das macht jetzt für mich nicht so viel Sinn. Ja, die Headline war irgendwie Vintage Computer Festival, Computern ohne Trinkbecherhalter. Ich habe das bloß nur wegen dem Vintage Computer Festival, hatte ich das nur mal als Notiz mir rausgenommen. Darum, in dem Bereich, wo du jetzt herumfuhrwerkst, das ist ja sozusagen nicht der zu Ende recherchierte Bereich. Das sind bloß die Häppchen, die mal hingeworfen wurden. Da hätte ich gar nicht hingucken dürfen. Genau, das ist eigentlich hier quasi nur intern, aber ist ja kein Problem. Ja, hier hinter den Kulissen hinter des Podcasts. Genau, das ist halt, ich wollte nur zur Anmerkung bringen, das ist auch alles so ein bisschen vorbereitet. Klingt zwar nicht immer so, aber wir machen uns ab und zu auch mal ein paar Gedanken. Ja, so gehört sich das. Genau. Jo, sind wir soweit? Ja, gut. Ich denke, ich habe gerade geguckt, wie lange wir jetzt schon hier irgendwie auf Sendung sind. Bestimmt sind schon die Leute eingeschlafen vor Langeweile. Wir haben ja noch ein paar Shownotes zu machen, weil wir sind doch mal wieder links und rechts abgebogen. Ja, ich bin vor allem mal gespannt, ob du die erste Hälfte aufgenommen hast. Ich bin mal gespannt, ob was aufgenommen ist. Ansonsten ist es halt geil für die Live-Sendung gewesen, aber naja. Ja, wie gesagt, du kannst ja auch den Xen im Stream. Genau, nochmal. Richtig, richtig. Ich gucke mir das mal an. Naja, gut. Dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Podcaster, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Feedback, Liebesbriefe und so weiter über die bekannten Kanäle. Wie app.net. Wie app.net, Twitter, nein, E-Mail, app.net, app.net, und so weiter. Ja, ansonsten, ja, vielen Dank, für dass du hier dabei warst. Ich habe zu danken für die Einladung. Gerne, gerne. Hat und mich gefreut. Auf bald mal wieder. Auf bald mal wieder. Dankeschön und tschüss.